Menschen. Ich möchte mal das Daumen ganz selber sehen. Ja, ich sage erstmal allen hier Hallo. Ich denke mal, von der Gruppe, die das hier vorbereitet und veranstaltet hat, wird es nachher auch mal eine kurze Einführung geben. Wir sind ja hier in den Räumen der offenen Arbeit und ich sehe hier auch eine ganze Reihe von Leuten, die ich hier in der offenen Arbeit noch nicht gesehen habe. Deswegen sage ich kurz ein paar aktuelle Sachen zur offenen Arbeit. Das eine ist, wir haben hier einen Veranstaltungsplan, der bis Mitte Juni ungefähr gültig ist. Da könnt ihr drauf schauen, was es noch so für Veranstaltungen gibt. Also so an thematischen Veranstaltungen, Kino und was weiß ich, was so alles noch läuft. Diese Woche Donnerstag wird zum Beispiel jemand kommen, der 10 Monate in Nicaragua gelebt hat, dort so ein Zivildienstjahr gemacht hat und der wird praktisch einen Dia-Vortrag dazu halten. Und zurzeit gibt es auch eine Michaeliskirche, das ist praktisch hier so schräg rüber, eine Ausstellung, die sich mit Niedriglohnfabriken in den Zonas Francas, also in solchen mal steuerfreien Zonen in Nicaragua beschäftigt. Das ist noch bis zum Donnerstag möglich, also diese Ausstellung sich anzuschauen. Die ist täglich zwischen 11 und 16 Uhr geöffnet. Ja, und dann als Abschluss. Es gibt ja gerade das Bürgerbegehren für mehr Demokratie in Thüringer Kommunen. Da sammeln wir bis zum 19. Juli Unterschriften. Es müssen, sag ich mal, Leute sein, die in Thüringen gemeldet sind. Die müssen mindestens 18 sein. Und wer das von euch unterstützen möchte, kann hier hinten einfach das ausfüllen, also Anschrift, Datum der Unterschrift und die Unterschrift. Und wir leiten das dann weiter an das Bündnis Mehr Demokratie. Und wir müssen halt bis zum 19. Juli 200.000 Unterschriften sammeln. Zurzeit sind es ungefähr 70.000, also da setzt jetzt ein gewisser Druck auch irgendwie ein. Es sind natürlich noch nicht alle Unterschriftenlisten da, wo sie sein sollen. Und vor ungefähr 8 Jahren gab es schon mal so ein Volksbegehren, was die Hürden, die Unterschriftshürden auf Landesebene gesenkt hat. Und das war, sag ich mal, so erfolgreich, dass wir 80.000 Unterschriften mehr gesammelt haben, als eigentlich notwendig waren. Also das war ein ganz großer Erfolg und den wollen wir halt auch nochmal irgendwie durchsetzen. Also es geht darum, dass in den Thüringer Kommunen, in den Städten und Gemeinden die Mitbestimmung, sag ich mal, ja, besser läuft und die Hürden dann mehr gesenkt werden. Wer das unterschreiben möchte im Anschluss an die Veranstaltung, es gibt auf dem Klavier so eine Plastebox, wo Unterschriftenlisten liegen und ich bitte euch einfach was zu machen. Ja? So, jetzt übergebe ich das Wort an. Ja, noch ein paar kurze Worte. Vielen Dank an die offene Arbeit, die wir zur Verfügung stellen der Räume. Ich sage mal jetzt vorweg, sonst machen wir das immer hinterher. Aber da sind manchmal schon sehr viele gegangen, weil wer früher gehen muss oder so, kann das auch nicht mehr zuhören. Wer im Anschluss bleibt an die Diskussion, während der Diskussion oder so Fragen bekommt, wer gerne weiter diskutieren möchte, der kann das auch, wenn der Referent nicht mehr da ist, mit hinzumachen. Diese ganzen roten Zettel, die hier ausliegen, da steht auf der Rückseite eine E-Mail-Adresse und eine Internetseite drauf, wenn man mit uns Kontakt aufnehmen kann. Und da stehen auch noch andere Veranstaltungen drauf, die wir machen. Und ja, das sind natürlich schätzliche Anlagen. Ja, sehr gut. Politische Gruppen, ja. Erfurt. So heißt ein kleiner Haufen von Leuten, die sich regelmäßig trifft, um Themen zu besprechen und die Ergebnisse dann auch vorzustellen. Das geht dann aus diesem Zettel. Ja. gibt auch noch Plätze in der ersten Reihe. Also sind noch vier Plätze in der ersten Reihe zu begrüßen. Oder die Stimme hintertragen, wenn es dann besser geht. Also er ist die politische Gruppe. Ich bin Redakteur bei einer politischen Zeitschrift, die in München ausgegeben wird, mit dem Titel Gegenstandpunkt. Wie der Name schon sagt, ist gegen, scheinbar auch extra groß und Standpunkt geht dann groß weiter. Kann er von Bühne sich mal hier zeigen, wer den irgendwie kann kennen? Das Heft hier. Ja, das ist dieses Heft. Kann man im Gegenstand blättern, man kann auch kaufen. Und wer es nicht kaufen kann, weil er von dieser wunderbaren Gesellschaft mit zu wenig Geld ausgestattet ist, dass er nicht ein paar Bücher leisten kann, kann man dort gut drüber reden, wie das dann bekommen kann. Weil wenn ich aus Kaffee sind, kann man glücklicherweise auch die beiden aktuellen Ausgaben hier in der Umweltbibliothek doch die Arbeit einnehmen. Der Titel des heutigen, der heutigen Veranstaltung hier, der Titel ist ja schon ziemlich voraussetzungsreich, der sagt die Moral, das gute Gewissen der Klassengesellschaft. Also es wird behauptet und vorausgesetzt im Titel, erstens, wir haben eine Klassengesellschaft. Zweitens, es wird gesagt, Moral sei nicht irgendetwas allgemein Menschliches über den Gesellschaften Schwebendes, vor aller Existenz des Menschen bereits feststehendes, es sei etwas, was zu dieser Klassengesellschaft gehört, und zwar, wie es der Name schon sagt, das gute Gewissen. Es wird offenbar ziemlich Unangenehmes mitgespielt mit den Menschen, und dazu gibt es immer noch ein gutes Gewissen. Man macht sein gutes Gewissen nur dann, wenn man was Negatives zu verantworten hat. Und mit dem Titel ist bereits was ausgesagt, was ich aber durchaus nicht jetzt einfach voraussetzen will. Wenn jemand meint, nein, das stimmt nicht, Klassengesellschaft ist nicht, wir sind eine Gesellschaft der Freien, wir sind eine Gesellschaft der im Prinzip Gleichen. Und die Moral sei keineswegs etwa Mitglied dieser Klassengesellschaft, sondern sei viel mehr. Wir sind in einem kleinen, relativ kleinen Kreis, die Diskussion kann dann auch bald eröffnet werden. Ich kann natürlich auch erstmal einen längeren Vortrag halten. Stopp genug gibt es ja, gibt es den leider her. Aber wenn Fragen kommen, dann vielleicht gleich zu Beginn, wo die Frage kommt, aber damit man weiß, an welcher Stelle ungefähr was Thema sein wird, sage ich mal die Reihenfolge, in der ich mir gedacht habe, dass wir darüber diskutieren, also den Vortrag. Im ersten Kapitel will ich reden über, der Titel heißt, freie Unterordnung. Die Menschen ordnen sich frei unter. Der zweite Abschnitt heißt, das Gewissen oder die Freiheit des moralischen Individuums. Drittens, was ist denn der Inhalt des Sollens, was ist der Inhalt des gesellschaftlichen Getriebes, die Moral, das gute Gewissen ist. Viertens, die Praxis der Moral, Anspann und Erfolg. Fünftens, die Enttäuschung, die Erfahrung, dass das Gute, was man im Kopf hat, nicht in der Welt ist. Die Welt ist schlecht. Der Mensch ist schlecht. Der Mensch ist schlecht. Was heißt sowas? Wie gesagt, wenn Fragen aufkommen, dann ungefähr so in der Reihenfolge, dass wir dazu fassen, dass wir nicht kurz und leer stehen. Aber es hat nichts dagegen, wenn jemand sagt, an einer bestimmten Stelle, das leuchtet überhaupt nicht ein, stopp hier mal kurz Diskussion, jederzeit. Ich habe hier vielleicht was für manche von euch Absonderliches ausgebreitet, mit Bildzeitungszeiten. Die Bildzeitung, so meine These, ist, wenn es sowas gibt, das Zentralorgan der Moralisten, dann ist das hier. Nun mal zu Titeln, Überschriften. Sportteilen, da blüht die Moral überhaupt richtig auf. Sportteilen. Viele Millionäre, aber noch keine Mannschaft. Es geht um Fußball, würde ich sagen. Viele Millionäre, das deutet sich schon an. Mal schauen, wenn sie Millionäre sind, die haben sich doch die Verpflichtung, Leistung zu bringen. Ein Verhältnis von viel Geld und Leistung. Stimmt das überhaupt? Ist der Umkehrschluss richtig, dass viel Leistung Millionen erbringen? Überhaupt nicht. Haben wir zum Beispiel, ich bin die Lotto-Multimillionärin von Bild, das war damals in diesem Jackpot war. Der größte Jackpot in der Geschichte Deutschlands. Und dann ist ein Interview mit dieser Frau, die den Jackpot geknackt hat. Bisher mussten wir jeden Groschen umdrehen. Viel Leistung, wenig Groschen. Man merkt, beides kommt vor. Und die arme Stucker. Frage ist dann, und das will ich dann versuchen darzustellen, was ist eigentlich der Zusammenhang beider? Was macht das aus, das moralische gemeinsame Band von Leuten, die Millionen verdienen, zum Beispiel als Fußballer, aber nicht nur als die, sondern die nächste Moralgeschichte, die Gehaltsliste der Politiker. Wie schlage ich das auf? Also, wie interessiert das eigentlich? Wieder die gleiche Fragestellung, verdienen die das, was sie verdienen? Geht das ihnen zu? Jeder erinnert sich an die jüngste Vergangenheit über die Diäterhöhung. Da frage ich ihn wieder, was wollen die Leute eigentlich kritisieren an den Politikern? Dass sie schlechte Politik machen? Oder dass sie zu viel verdienen? Oder wollen sie sagen, sie machen gute Politik, aber verdienen dafür zu viel? Oder sollen sie schlechte Politik machen und wenig verdienen? Wäre ich dann zufrieden? Die Fragestellung ist so merkwürdig verwoben, verwurstelt. Da wird nicht gesagt, Folgende stört mich an der Politik. Es wird vermengt mit dem Problem und dafür kriegen sie auch noch Millionen. Aber es ist nur schön, dass die ein paar Millionen kriegen, stellen wir sich mal vor, 80 Millionen Köpfe verteilt, kommt da jeden nicht mal ein Cent raus. Trotzdem, man merkt mal, es ist eine moralische Beurteilung, die Politik da erfährt oder die über die Politik geäußert wird. Dann schlage ich auf, Gehaltsliste der Politiker, Seite 2. EU Verheugen, das ist also der Kommissar, der auch Schlagzeilen gemacht hat in der Bildzeitung mit gewissen angeblichen moralischen und sexuellen Verhalten. EU Verheugen kriegt mehr als die Kanzlerin. Das ist ein ökonomischer Satz, kriegt mehr als die Kanzlerin. Nein, ist auch ein moralischer Satz. Geht was dem zu? Die Kanzlerin, die mächtigste Frau, die mächtigste Funktion der Republik, verdient offenbar weniger als so ein Brüsseler Oberbürokrat. Genug, damit ich Ihnen bloß mal zeigen, in welcher Weise die verschiedensten Themen, Politik, Sport, Wirtschaft, vermengt werden, Armut auch, vermengt werden und einen Gesichtspunkt der Moral beurteilt werden. Oder läuft es jemandem nicht ein, dass das alles moralische Urteile sind? Kann ja sein, dass jemand sagt, nein, ich täusche mich da. So ist es doch. So wird ja eine Schweinerei, dass Politiker absahnen, dass Passager in Nabelstreifen Millionen Abfindungen bekommen, wenn sie 10.000 Leute rausgeschmissen haben. Der Vortrag soll auch dazu dienen, solche Urteile zu durchschauen und sich, falls man bisher sich geteilt hat, zu bemerken, dass man einen Fehler macht. Dass, falls man zu denen gehört, die potenziell rausgeschmissen werden, weil sie abhängig beschäftigt sind, wenn sie darüber aufregen, nicht über das rausgeschmissen werden, sondern darüber, dass da auch noch welche viel verdienen, wie verkehrt sie ihr eigenes Interesse beurteilen, wie verkehrt sie sich zu dieser Gesellschaft stellen und damit auch zu ihren eigenen Interessen. Und ich will mal so anfangen. Es gibt in der bürgerlichen Gesellschaft viele Sachen, da kennt sich der Mensch kaum aus. Da weiß er, da braucht er Fachleute. Da gehört zum Beispiel Wirtschaft dazu. Wirtschaft, da muss man studiert haben. BWL, VWL. Ein Diplom haben oder jetzt künftig Bachelor und Master. Da muss man vielleicht sogar ein Doktor sein. Da muss man Zahlenkolonnen durchschauen können. Tendenzen erspüren und so weiter und so fort. nimmt sich der normale Mensch kaum das Recht heraus, mitzureden. Moral gehört dazu. Die Moral ist etwas, auch da gibt es Professoren, auch da gibt es Fachleute, Studierte. Die Moral, da meint jeder, dass er mitreden kann. Da ist einer läuft übers grüne Gras. 10 Leute schauen zu. Sagen, wenn das jeder machen würde, der Satz, wenn das jeder machen würde, ist nicht die Kritik an dem einzelnen Menschen. Bleibt gefälligst auf dem Weg. Und vielleicht noch irgendein Grund dafür. Ich weiß nicht, welchen Grund dafür sagen wollte. Ist kein sachlicher Grund. Da sagt sogar noch, ja, du kannst uns überlaschen, macht dem Gras gar nichts aus. Bloß wenn sich 4 Millionen anschließen, dann war die Wüste draus. Das Verhalten des Einzelnen wird gar nicht gewürdigt darauf, was es jetzt anrichtet oder was es nützt oder was irgendwie schadet. Es wird gleich beurteilt vom Standpunkt, könnte das, wenn es alle machen würden, zu etwas Furchtbaren führen. Ich weiß nicht, wer von euch oder von Ihnen Philosophie studiert hat oder in der Schule mal mitgekriegt hat, was von einem berühmten deutschen Philosophen namens Kant. Und da kennt man vielleicht wenigstens eines, so als durchschnittsgebildeter Mensch, der macht kategorischen Imperativ. Das hat er erfunden. Das war er, der kategorische Imperativ. Den beherrscht nicht bloß Kant als Philosoph, damals in Königsberg und in seiner Studierstube, den beherrscht jeder moralische Mensch. Wenn man sagt, wenn das alle machen würden, macht man genau die Übersetzung von einzelner Tat zu Vorbild für alle oder im Positiven oder im Negativen. Was macht man also dabei? Was machen Leute, die andere moralisch beurteilen? Die sagen, du solltest so nicht handeln. Was heißt solltest? Sie kennen irgendein Gebot oder glauben ein Gebot zu kennen, von dem der Mensch, den sie beurteilen, abweicht. Das machen Eltern bei ihren Kindern, das machen Kinder bei ihren Eltern, das machen Schüler untereinander, das machen Studenten gegen die Professoren gegen ihresgleichen. Alle, die so urteilen, führen sich auf wie kleine Richter oder kleine Staatsanwälte, zunächst mal los. Sie klagen an. Ja. Da steckt aber auch drin, dass derjenige sagt, mir wäre das auch verboten und eigentlich wäre ich auch so gern so frei, über die Wiese zu gehen. Auch der Neid. Und wenn da ein Mächtiger über die Wiese gehen würde, jemand mit Einfluss und Autorität, da würden sie ihren Mund halten. Also da steckt noch ganz viel mit zusätzlich mit drin, meine ich. Gut, ist das Beispiel, ich gut mein Beispiel, denn wenn ihr da sagt, ich würde auch gern durchlaufen. Der bekennt was. Der sagt, ich habe mich diesem Gebot unterworfen. Und zugleich gibt er zu, aber eigentlich nicht aus freien Stücken. Er macht also, was macht er jetzt eigentlich? Er macht sein Gehorsam gegenüber dem relativ kleinen Gebot nicht durch das grüne Gras laufen, also für die Strafenbeträge verboten. Ein relativ kleines Gebot, ein relativ geringfügiger Verstoß. Er sagt, ich halte mich dran, warum die nicht? Er macht sich zum Maßstab, als was? Als jemand, der rechtschaffen handelt. Diese Rechtschaffenheit, dass er sich in den Spiegel reinguckt und sagt, schau her, was bin ich für ein Mensch? Wie gut bin ich? Wie aufrichtig, wie rechtschaffen? Ich kann mich jeden Tag in den Spiegel schauen und bin begeistert von mir. Er macht dies zu seiner Privatsache und ist begeistert über seine Güte. Er macht es zum Maßstab gegen andere und fühlt sich auf wie der kleine Richter. Jetzt, wenn wir meinen Mächtigen kommen, gleich noch, gegen seinesgleichen. Seinesgleichen beurteilt er als welche, wenn sie das nicht einhalten, sich gegen was vergehen, sich etwas herausnehmen, was ihnen nicht zusteht. Jetzt kann man es so recht geben. Warum sagt der kleine Mann oft, ja, der Mächtige? Wann macht er da die Ausnahme? Da macht er die Ausnahme, wenn die Bildzeitung aufschlägt und hört, dass die viel verdienen, macht die sie gleich wieder nicht. Also für die Mächtigen sollen Felix auch mit dem Geld haushalten müssen. Bild ihn das. Was ist die Logik davon, will ich eigentlich heute zum Thema machen. Es gehört zum Anstand nicht bloß, dass man sich den Geboten unterwirft, den Maßstäben, den Vorschriften unterwirft. Es gehört auch noch was Zweites hinzu. Es gehört auch noch das Kriterium des Erfolgs hinzu. Wenn jemand erfolgreich ist, und zwar Erfolg nach dem Maßstäben dieser Gesellschaft, da hat er sich ein Stück weit eine Freiheit erarbeitet. Dann hat er einen Fußballspieler, der viele Tore schießt, da sich durchaus kahnmäßig auch mal aufhört. Kahn kennt auch lieber Kahn mit dem Torwart von Bayern München. Und dass er auch durchaus mal ausflippt, was an normalen Menschen sofort zum Vorwurf gemacht würde, wo vielleicht sogar geächtet würde. Na, der kriegt dann Ehrennamen, der Titan aus München. Man merkt, es gehört auch noch der Erfolg dazu als zweiter Maßstab, neben dem, dass jeder das einzuhalten hat, was ihm gebührt. Übrigens ist das Bild gar nicht schlecht gewählt. Ich habe es nicht vorgeschlagen, haben gedacht, aber jetzt ist ausgedacht. Das Hündchen blickt auf zu dem, der Erfolg hat. Und der Erfolg hat in gewissen Maßstäben, in gewissem Ausmaß Freiheit von dem, was für jedermann gilt. Gut, gehen wir mal rein in die Materie. Wie gesagt, wer Gott nicht einläuft, immer leicht fragen. Wer also sagt, Betreten des Rasens verboten, und dann nehmen wir mal wichtige Beispiele. Nehmen wir mal sowas wie Eigentumsdelikte. Jemand vergreift sich am Eigentum als andere, nimmt ihm was weg. Ich will nicht sagen, gut so oder schlecht so, gar nicht mein Thema. Es geht um die moralische Beurteilung. Wer sagt, das ist böse, das ist gemein? Er kümmert sich nicht mehr um die Frage, die durchaus auch noch immer offen sein sollte. Warum macht er das? Also wenn zum Beispiel jemand einen Banküberfall macht und sich über 10.000 Euro erpresst oder in der Knarre den fuchtelt und dann das Geld abholt, dann gilt das alles ruhmlos, weil bedrohtes Leben sogar das passiert. Oder der Kunde, der andere Kunde in der Halle. Sein Verhalten wird nicht danach beurteilt, was ist sein Grund. Das Verhalten wird danach beurteilt, entspricht er mit allgemeinen Maßstäben. Ein gewisser deutscher Dichter namens Brecht, der auch vielleicht allen bekannt sein dürfte, hat mal gesagt zu eben diesem Verhalten, was ist schon ein Banküberfall gegen die Gründung einer Bank? Auch ein deutscher Satz übrigens. Kein kommunistischer, obwohl er als Kommunist gilt. Er will nämlich sagen, jawohl, man kann ja den kleinen Mann, der da sich die 10.000 Euro oder damals noch Reichsmark abholt, Vorwürfe machen. Aber dann messen wir doch mal, da machen wir doch mal das Maß der Schuld oder die Größe der Schuld gegeneinander. Was macht der Bankier, der Gründer der Bank? Er stürzt viele Leute ins Elend, nur, und das ist das Entscheidende, der entscheidende Fehler auch dabei, hat das Recht in München dabei. Der Bankräuber verstößt, obwohl er bloß 10.000 Euro letztlich da abstaubt, gegen ein Gesetz, gegen das Recht, auch gegen die Moral, die alle Menschen so üblicherweise im Kopf haben. Derjenige, der aber eine Bank gründet, der Kredite vergibt, der dann, wenn Kredite zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit oder bei jemand hat sich verkalkuliert, was er an Kredit hat, gedacht, er kann es vom Lohn gezahlt, hat doch nicht was er sich verrechnet, wird der Kredit gekündigt. Das Haus, was damit anbezahlt worden ist, wandert ins Eigentum der Bank. Der Mensch ist ruiniert. Völlig rechtmäßig. Die Bank hat das Recht, war unterschrieben bei der Vergabe des Kredits. Moralische Beurteilungen fragen nicht nach dem Inhalt des Tuns, damit auch nicht nach dem Inhalt des Schadens. Der Schaden, den der kleine Räuber, vor allem wenn er das vielleicht sogar noch mit einer Spielzeugpistole macht, wie er nicht bald hätte anrichten können, der Schaden, den der angerichtet hat, sind 10.000 Euro weniger in der Kasse der Bank. Der Schaden, den die Bank anrichtet, sind viele Millionen in den Haushaltskassen von vielen kleinen Lohnempfängern, die Tag für Tag erhebliche Teile ihres Gehalts oder ihres Lohns abtreten müssen an die Bank, um Lebensnotwendiges sich leisten zu können, wie zum Beispiel ein Haus oder ein Auto oder eine Wohnungseinrichtung. Der Vertrag der Wohnungseinrichtung oder des Autos mit zu finanzieren durch die Bank stimmt mit dem Recht überein und gibt der Bank das Recht ohne Pistole. Ja, nicht ganz ohne Pistole, kommen wir gleich noch drauf. Jedenfalls dann ohne Pistole, wenn der regelmäßig bezahlt. Gibt ihm das Recht, Monat für Monat, Jahr für Jahr, einen gewissen Teil des Einkommens zu kassieren. Ich sage, ohne Pistole, nein, nicht ganz. Wenn er ihn nicht bezahlt, wenn die Zahlung einstellt, dann kommt zwar nicht unbedingt jemand mit einer Pistole, irgendwo im Hals, der ist im Notfall schon da auch. Da kommt da jemand mit dem Kuckuck. Jemand vom Staat legt den Kuckuck, also diesen Adler, auf die wenigen Wertsachen, die im Haus noch verblieben sind, und trennt sie damit. Enteignet den Menschen, nimmt ihm das, was er braucht zum Leben, um den Kredit zu befriedigen. Weigert sich der Betreffende, dann kommt auch noch sogar die Pistole zum Einsatz, dann wird nämlich die Polizei geholt und erzwingt. Man weiß dann auch jeder, auch wenn sie nicht schießt, die dürfen es. Die dürften es im Falle des Falles. Ja? Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen zu kurz gegriffen, aber vielleicht sollten wir mal grundsätzlich darauf eingehen, welche Funktion Moral in unserer Gesellschaft hat. Und insbesondere dann die gegenüber der Funktion von Recht stellen. Weil ich habe das Gefühl, jetzt gerade jetzt in der moralischen Bewertung, was Recht gesagt hat, es moralisch viel schlechter bewertet, eine Bank zu gründen, als eine auszurauben. Aber wenn ich zum Beispiel eine Bank, inzwischen gibt es ja Banken, die Gutes tun, meinetwegen, die nur ökologisch und nachhaltig wirtschaften. Wenn ich die ausraube und dabei die Hälfte der Belegschaft umbringe, wo die machen es nicht, ich bin das natürlich auch nicht klar, dann hat der sozusagen viel mehr moralische Schuld auf sich geladen als die Gründer der Bank. Ich finde das ein bisschen zu kurz gegriffen. Was mich interessieren würde, ist, oder aus meiner Sicht haben Recht und Moral zwei sozusagen starke Motivationen, die sehr ähnlich zueinander sind, sollen das unser Zusammenleben organisieren. Und zum Beispiel das Betreten des Rasens, dass es moralisch verwerflich ist in einer Großstadt, wo ganz viele Leute leben, das ist ganz einfach zu erklären, weil wir wollen uns alle am Rasen auch freuen und wenn zu viele drauf rumkommen, dann haben wir alle den nicht mehr. Und im Recht ist es genauso. Weil am Ende bin ich ja froh, wenn man sich an meinem eigenen Buch hält. Dass ich damit auch akzeptiere, dass es Banken gibt, die andere, die Kleinanleger, die ins Unglück stürzen. Ja, das ist am Ende eine Konsequenz. Aber für mich sind Moral und Recht, die speisen sich aus einer gemeinsamen Quelle, nämlich die Organisation unserer Gesellschaft. Nur, dass sich am Ende jeder anmaßt, über Moral, moralische Dinge zu bewerten. Ja. Ich habe vorhin was versucht zu sagen, in dem Rechtsspruch, da wird die Größe der Schuld gewissermaßen bewertet. Gründung an der Bank, was ist die Gründung an der Bank gegen einen Bank über den Bankraub? Was die Ökobank betrifft, fällt übrigens genau das gilt natürlich genau das gleiche Kriterium. Was die macht, ist, sie verleiht Geld und eignet sich dadurch, dass sie Geld verleiht, ein Teil des Einkommens dessen an dem sie es verleiht. Er wirkt damit ein Recht auf Anteile an dessen Einkommen. Ja. Da würde ich jetzt aber lieber in die Richtung weiter denken. Nicht gut, dass es ein Recht gibt, weil sonst gibt es Mord und Totschlag und so weiter. Lieber würde ich lieber in die andere Richtung weiter denken. Was ist das für eine Gesellschaft? Das moralische Denken denkt immer weiter, denkt immer so, was wäre jetzt, wenn die Moral fehlen würde? Dann würden alle die Fäuste fliegen lassen. Der Fehler des Gedankens, da würden alle die Fäuste fliegen lassen, besteht darin, dass einer die Fäuste fliegen lässt, oder jedenfalls potenziell fliegen lassen lässt, nämlich die Staatsgewalt. Und dadurch, dass sie die überlegenen Fäuste hat, naja, die Mehrheit, viele, sehr viele, ob es möglich, die Mehrheit ist, geht dahin, sehr viele die Finger davon lassen. Und den juckt sich dauernd. Ach, lassen wir mal den Rasenmäher draußen. Den juckt sich dauernd, wenn jemand hinguckt, mal zuzugreifen. Es gibt die berühmten Fälle, Blackout in New York oder vielleicht auch dänisch in Deutschland, auch unser letztes allmählich überlastet, falls liberalisiert worden ist. Es gibt ein Strom-Blackout, was passiert, am nächsten Tag sind die Läden leer. Die Staatsgewalt kann auch bloß bei Licht zupacken. Da merkt man, das Recht hindert die Leute an etwas, nämlich ist gar nicht rechtfertigt, dass sie einfach zulangen. Aber da steckt ein Konflikt dahinter, der zum Beispiel auch bei der Ökobank vorhanden ist. Mit dem Konflikt, dass jemand, der eine Existenz gründen will, von der er leben können will, oder will sich selbstständig machen, er sich darauf verpflichtet, auf 5 oder 10 Jahre, solange der Kredit hat, läuft, koste was es wolle, bevor er selber was verdient hat. Es gilt auch die Mikrokredite von den Jungs aus Bangladesch mit den Mikrokrediten in der dritten Welt. Bevor der Mensch essen darf, hat der Bankier ein Recht auf die Einkünfte. Bevor er seinen Kindern was geben kann, hat die Bank Ansprüche auf die Einkünfte. Also ich möchte, dass man von dem Moral- oder Rechtspunkt, die durchaus die gleiche Quelle haben, die Frage dahin richtet nicht, was wäre denn, wenn das Recht fehlen würde, sondern was regelt das Recht eigentlich, was erzwingt das Recht eigentlich, welchen Frieden erzwingt das Recht, zwischen welchen Leuten, zwischen welchen Gegensätzen. Ja. Also, nein, ich denke mal, halt trotzdem noch falsch, dass Kapital, also die Zukunft personalisieren, dass man ganz halt auch Banken braucht. Das ist halt ein bisschen zu einseitig. Auch zweitens, wo ich trotzdem noch zuzukommen, vor allem in diese Akkumulation mit den Banken, werden auch also Staatsgewalt genau schießen. Also das Prinzip von Gewaltdurchsetzung. Weil ich denke, das muss man trennen, weil ich bin auch der Meinung, dass man sagt, okay, Moral oder unsere allgemeine Vorstellung über die Gesellschaft jetzt zusammenleben, ist halt der Ursprung für Rechtsprechung, ein Aufbau, baut ja unser Rechtssystem auch auf. Man muss halt das Rechtsprechung mit Rechtsdurchsetzung meiner Meinung nach trennen, weil die Gesellschaft, in der wir die bestimmte Rechtsprechung haben, wird ja im Prinzip gibt es ja die Trennung, ist ja dazu da, dass man sagt, okay, die Rechtssprechende, die haben Recht gesprochen und jemand anderes hält Recht durch, dass man nicht so zu vermischen, dass man sagt, okay, die Staat wird jetzt alles durch, deswegen sind die das Böse, aber weil man muss auch da mit berücksichtigen, dass die Welt nur das durchzieht, was vorher, also vorher in diesem moralen Recht umgesetzt wurde. Also das muss man trennen. Ja, aber gut, trennen das. Es wird Recht gesprochen. Was ist der Inhalt des Rechtssprechens? Was ist der Ausgangspunkt davon? Es gab einen Konflikt, eine Kollision Interessen. Sei es zwischen Bank und Gläubiger, und Schuldner, also Bank als Gläubiger und Schuldner, sei es zwischen zwei Personen, die sich streiten, wie weit geht der Garten und wo dürfte der Apfel des Nachbarn in den eigenen Garten fallen. Unterschiedliche Interessen, die kollidieren. Warum ist das so? Dass in einer Gesellschaft Leute, wenn man mal den Antrag übernimmt, nicht gleich von der Bank zu reden, sondern Leute untereinander, dann gibt es das in dieser Gesellschaft, dass Leute in der Stadt durch die Fußgängerzone laufen, wenn sie dicht gedrängt ist, und bei Leuten in die Tasche, Einkaufstasche oder in die Innentasche greifen und dort 100 oder 200 Euro rausziehen, von jemandem, der nur sehr wenig wenig mehr hat als derjenige, der den Tiefstand macht. Wie gibt es das, dass Leute andere Wohnungen aufbrechen, bei den Video raustragen, den Computer, den alles gebrauchte Sachen? Es besteht also eine in der Gesellschaft eine Not, würde ich mal sagen. Nicht eine Not in dem Sinn, man kann auch ohne Video leben und ohne Computer vielleicht nicht mehr ganz so gut, aber auch geht auch irgendwie zu überlegen. Aber es sind Abhängigkeiten von bestimmten Gegenständen, die man nur bekommt, wenn man Einkommen verfügt, wenn man Geld hat. Wer nicht genug Geld hat, kommt da nicht dran. Ob er jetzt deswegen das haben will, weil man es hat, ob er es deswegen braucht, weil er davon leben muss, es ist der existenziellen Sinne, oder deswegen, weil das Fernsehen oder die Werbung sonst wo vorgaukelt, ohne das bist du nichts, will ich mal völlig gleichgültig lassen. Immerhin, auch das Letztere, die Werbung, macht den Leuten ja vorstellig, diese Turnschuhe, ohne dieses T-Shirt, ohne dieses neue Kleid und so weiter, kannst du dich nicht sehen lassen, man sieht dir sofort an, dass du ein Nullum bist, ein armer Schlucker. In welcher Gesellschaft ist es überhaupt ein Argument für Leute, armer Schlucker zu sein? Na, wo Armut herrscht, wo Geldnot herrscht und Leute nicht in der Lage sind, sich die Wünsche zu erfüllen, die ihnen erzählt werden, als die hat man sich zu erfüllen oder diese, brauchen Sie gar nicht, kann niemand, der Ihnen was erzählt, die sie einfach erfüllen müssen, was sie leben müssen. Was ich vorher vorgelesen habe von der Millionärin, der Lotto-Millionärin, bisher müssten wir jeden Groschen umdrehen. Was sagt denn der Satz? Das ist nicht bei der Bank jetzt. Das sind bei Leuten, die ganz normale Einkommen haben. Arbeiter, kleine Angestellte. Mit zwei, drei Kindern. Ein Drittel des Lohns, Miete. Ein Drittel, zwei, weiteres Drittel des Lohns, Essen. Und dann kommt der ganze Rest. Und es reicht nie. Der Monat müsste am 20. schon vorbei sein. Dann ist neu, mit dem neuen Gehalt weitergeht. Von Hartz IV rede ich jetzt nicht wie von normalen Menschen. Von dem unteren, dem normalen Durchschnitt oder Durchschnittseinkommen bezieht. Das, was im Armuts- und Reichtumsbericht, der demnächst rauskommt, der vor kurzem vorgestellt worden ist, als Normalfall bezeichnet worden ist. Also oberhalb von Hartz IV, unterhalb von dem sogenannten Reichtum. Das sind die Leute, die damit rechnen müssen, Groschen umdrehen bei jedem Kauf. So, Koalition habe ich gesagt. Rechtsprechung. Wollen wir trennen von der Durchsetzung. Was spricht der Richter recht? Im Fall des Konflikts zwischen Mieter und Vermieter ist die Mieterhöhung berechtigt, in einem Griff im Geldbeutel des Betreffenden. Ist der Vermieter verpflichtet, volle Reparatur zu nehmen, oder ist es Sache des Mieters? Schon wieder Eingriff in sein Geldbeutel. Dann hat man gesehen, Koalitionen, da geht es immer darum, kann man besser oder schlechter oder überhaupt leben. Die moralische und rechtsbrechende Beurteilung sind da identisch. Fragt aber nicht, ob man so leben kann. Sie fragt, ob man so leben muss, beziehungsweise ob man rechtmäßig so leben muss. Und ob man sich was nehmen darf, zum Beispiel als Vermieter, Vermieter, eine Mieterhöhung. Sie legt einen Maßstab an, der gar nicht die Fähigkeit des Mieters beurteilt, ob er wirklich das Geld übrig hat für den Vermieter. Sie legt einen abstrakten Maßstab an, nämlich ortsübliche Miete, vergleichbare Wohnung, Vergleichsmiete, das heißt der Terminus. Wer so eine Wohnung hat, wird zurechtgeschöpft. Und geschöpft darf man gar nicht sagen, das ist Marktwirtschaft. Das ist ehrliches Geschäft. Also Rechtsprechung ist die Entscheidung der Staatsgewalt in Form des Richters, welcher Anspruch bekommt Recht, welcher Anspruch wird abschließend beschieden. Da hat sich der Mensch, und jetzt kommt die Trennung, jetzt haben wir die Trennung zwischen Rechtsprechung und Durchsetzung. Da hat der Mensch sich zu entscheiden, ich unterwerfe mich, oder er unterwirft sich nicht. Macht der Letzteres nicht, Also er unterwirft sich nicht. Dann kommt auch die Staatsgewalt als Durchsetzung. Dann kommt beim Ausbleiben der Miete die Kündigung, nach der Kündigung die Räumung, vielleicht machen wir einen Prozess, dann die Räumung und dann irgendwie die Obdachlosigkeit. Der Abstieg ins Nichts. Ist jetzt ernst die Kollision, von denen die da Rede ist. Und derjenige, der moralisch ist, rechtlich ist, erkennt sich damit auch zu den Grundprinzipien dieser Gesellschaft, nämlich das Eigentum und Unverletzlichkeit der Person, was anderes ist wie Unverletzlichkeit der Leute. Die höchsten Rechtsgüter der Gesellschaft sind und im Zweifelsfall, also im Konfliktfalle, kein Vernünftiges zwischen Leuten, die sich unterhalten, jeder wer will was und so weiter und was braucht er und hat es zu anderen, können wir ihm da zu Willen sein oder nicht. Diese Debatte gibt es in unserer Gesellschaft nicht. Sondern ist der abstrakte Maßstab des Rechts angelegt. Umgekehrt, wenn die Leute, bevor sie zum Kali laufen, zum Minister laufen, miteinander reden, legen sie einen von ihnen als rechtmäßig geglaubten Anspruch, Maßstab an, ist dann Moral. Das, was Sie glauben, das rechtlich ist, das ist Ihr Maßstab für gutes, rechtmäßiges oder unrechtmäßiges, böses, schlechtes Verhalten. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sozusagen die Opposition zu den beiden Beiträgen, gegen die Vorstellung, dass Recht Resultat ist oder Resultat ist von moralischen Vorstellungen der Bürger, wie sie ihr Leben zu organisieren wollen, ist erstmal festzuhalten. Offensichtlich sind die Bürger, die da betroffen sind von der Rechtsprechung oder gegenseitig mit moralischen Vorwürfen und so weiter, in einem Gegensatz mit den Interessen, die sie zueinander haben. Dieser Gegensatz ist Ausgangspunkt für zum Beispiel eine rechtliche Regelung, die sagt, so und so weit geht dein Interesse in Ordnung, so und so weit geht das Interesse des anderen in Ordnung. Ist insofern gerade nicht das gleiche wie die Leute hätten sich da irgendwie geeinigt. Sondern, nein, da wird ein Maßstab angelegt, der weder das Interesse des einen noch das Interesse des anderen ist, und es wird gesagt, nee, so und so wird das jetzt geregelt. Und an der Tatsache, dass das zum Beispiel mittels Polizei und so weiter durchgesetzt werden muss, erkennt man auch schon, dass diejenigen, die dann davon betroffen sind, nicht unbedingt die Subjekte sind, oder das ist unbedingt nicht die Subjekte sind, die sich da auf irgendwas geeinigt hätten oder deren Interessen damit bedient werden. Sondern sie werden ja gerade, mindestens einer von ihnen wird ja gerade beschnitten in seinem Interesse. Also insofern ist die Vorstellung, die Leute haben eine Moral, das ist sowas wie die Vorstellung, die sie davon haben, wie ihr Lebensordnung sei, und die wird dann in Form des Rechts sozusagen nur nochmal festgeschrieben und durchgesetzt als das, was sie ja eigentlich wollen. Schon ein bisschen komisch, wenn man sich mal anguckt, ja, dass ja das Recht durchgesetzt werden muss und dass zur Grundlage einer solchen Durchsetzung immer, oder dass die Grundlage einer solchen Durchsetzung immer aufeinandertreffende, sich wechselseitig ausübende Interessen sind. So ganz kann es also nicht sein. Ja. Im Gegensatz dazu, diesem allgemeingültigen Recht, was immer Interessen von Menschen auf der Strecke lässt, stehen für mich solche kleinen Dorfgerichte, also dezentrales Urteilen über Vergehen und so. Ist zumindest mal so ein Denkansatz, das gibt es ja in irgendwelchen Ländern, gab es auch schon bei uns, wo die Menschen, die sich kennen, sich um Ausgleich bemühen. Ich weiß nicht, ob daran, ob nur ein Dorfgericht oder ein großes Gericht. Erstmal bemerkenswert, dass dort erstmal darüber gefunden wird, die Interessen, die offensichtlich im Gegensatz zueinander stehen, jetzt wie weit sie durchsetzen dürfen oder auch nicht. Also das ist ein Gegensatz. Und die Frage, also mit der Urteilssprechung und oder auch ja, in Form der moralischen Gutachtung solcher Gegensätze, ist ja gar nicht mehr die Frage da, ja, worin besteht der Gegensatz, was ist da eigentlich los, kann man den Gegensatz nicht irgendwie auflösen. Also es wird nicht mehr gutachtet, wieso kommen da eigentlich die Leute in Konflikt miteinander, sondern der ist immer vorausgesetzt, Über den wird sich keine Gedanken mehr gemacht. Und dann ist die Moral oder das Recht die wunderbare Einrichtung dazu, jetzt diese Gegensätze irgendwie handhabbar zu machen. Also die werden dadurch nicht durchgestrichen, sondern wird halt eine Entscheidung gefällt, wo dann entweder einer oder keiner zufrieden ist. Und ich kann daran erstmal nicht, also keine großartig positive Leistung entdecken. Und zuallererst ist auch mal die Frage interessant, muss denn der Gegensatz überhaupt sagen, hinter dem her, worum steht er dann? Vielleicht gibt es da ja erstmal was zu regeln. Wichtig ist vor allem, damit man, wenn er sagt, das ist nicht, dass die Leute sich einigen, die einigen sich nicht, sondern es gilt was. Da können Missverständnisse entstehen, wenn man sagt, die einigen sich nicht, sondern es gilt abstrakter Rechtssatz. Es gibt bestimmte Gegensätze, da kann man sich nicht einigen. Nehmen wir zum Beispiel unser doch nicht ziemlich alltägliches Beispiel der Mieterhöhung. Dein Vermieter sagt 10% mehr Miete, der Mieter sagt, eigentlich war die bisherige Miete schon zu hoch. Es ist der Sache nach nicht einigungsfähig, das Interesse. Was soll der Mieter denn sagen, wenn er es mal frei entscheiden, dass ich wieder dafür bezahlen will? Es würde jetzt wahrscheinlich tendenziell gegen Null gehen, ja, vielleicht nicht gleich Null, aber doch erheblich weniger als er zahlen muss, weil auf dem Markt eine bestimmte Miethöhe üblich ist. Das mag daran, manchmal gehen ja runter, weil es mehr Angebot gibt als Nachfrage. Weil Leute aus Ostdeutschland nach Westdeutschland umziehen und dann hier Wohnraum leer steht. Merkt man, was wird dann gemacht, wenn mal der Markt für die Mieter gewissermaßen läuft? Dann gibt es Stadterneuerung, dann neue Art. Früher war Stadterneuerung, es werden alte, ausgewohnte Häuser renoviert, dass sie wieder zur Verfügung stehen. In Ostdeutschland oder auch in manchen Städten Westdeutschlands, zum Beispiel in Westdeutschland im engeren Sinne, im Asylgebiet, also solche Gegenden, aus denen Leute wegziehen, oder der Markt gewissermaßen mal vorübergehend gegen die Vermieter, für die Mieter spricht, werden Häuser zerstört. Du hast da dann eine Zerstörung von Wohnraum, damit die Preise wieder anziehen können. Ich sage das deswegen. Dann merkt man, da gibt es gar kein einigungsfähiges Interesse. Auch für die Frage von vorhin, Trennung von Rechtsprechung und Durchsetzung. In dem Fall ist die Durchsetzung ja auch nicht die Polizei. In dem Fall ist die Durchsetzung die Entscheidung des Staates, er will den Markt, die Wohnungen, als Geschäft für Unternehmer aufrechterhalten, als Geschäft, wo Überschüsse gemacht werden. Dann muss er eingreifen in den Wohnungsbestand, Wohnungen zerstören, Prämien fürs Stilllegen von Wohnungen bezahlen, Erschließungskosten von der Allgemeinheit dafür verwenden, um Trabantenstädte zuzumachen oder Plattenbausiedlungen abzureißen. Und dann stimmt der Markt wieder. Dann stimmt mir das ganz normale Verhältnis, dass wenn jemand eine Wohnung braucht, er nicht sagen kann, ich bin bereit, 10 Euro pro Monat zu bezahlen, sondern er muss sich daran orientieren, was er bezahlen muss. Das ist wichtig, damit man nicht in einen falschen Idealismus kommt. Recht heißt, statt dass man sich einigt, wird man unter abstraktes Prinzip gebeugt. Die Tatsache, dass man unter abstraktes Prinzip vom Richter und dann auch von der Polizei oder von Organen gebeugt wird, unterstellt, die so gegensätzlich sind, dass sie nur durch einen darüberstehenden Richter, damit auch ein durch darüberstehendes Recht überhaupt in Übereichstimmung gebracht werden können. Übereichstimmung heißt ja nicht zur Harmonie, sondern dazu, dass dann der Vermieter sein Recht bekommt, die Miete zu erhöhen und der Mieter das Recht bekommt, eine Miete zu bezahlen, die im Durchschnitt jemand seines Einkommens irgendwie unterbringen kann in seinem Familientag. Aber bloß im Durchschnitt. Also wenn vorhin die Rede war, moralische Menschen, Leute, die moralisch argumentieren, bilden, kopieren gewissermaßen das Gericht, den Richter, den Staatsanwalt, den Richter. Jetzt ein Indiz dafür, woher es kommt. Woher kommt die Moral? Meine These für heute ist, jedenfalls die Moral, die uns stören muss, wo es wirklich um was geht, vielleicht kann man auch bei anderen Sachen dann moralische Sätze anwenden, können wir noch drüber reden, die, um die es zunächst mal geht, ist die Moral, die ihren Ursprung hat im Recht auf Privatum, und im Recht auf Unverletzlichkeit der Person, weil die Personen zugleich die Hüter sind von Sachen, von Gegenständen, von Bedarfsgegenständen, die andere brauchen, aber an die sie nicht rankommen. Wir haben es also in der Moral tatsächlich in der Moral mit dem Überbau einer Gesellschaft zu tun, die kapitalistisch ist. Dass den Prinzipien von Recht und Eigentum, Recht auf Eigentum, damit auch Recht auf Vermehrung des Eigentums auf Kosten anderer, Recht auf Griff in die Tasche anderer mit den Mitteln des Eigentums. Also entweder die Miete oder ich bin ein Fabrikbesitzer, kann Leute dazu bringen, für mich zu arbeiten, kriegen weniger, als sie für mich arbeiten, ich mache Überschuss, sie haben einen Lohn, aber er ist weniger, als was sie mir einbringen. Eigentum ist die Voraussetzung für diese solche Moral. Hier bleiben, dass man sich auch ernstliche und sehr heftige Kämpfe öffnen kann in der Wohngemeinschaft um die Frage, wer abspült. Oder Putzdienste und so weiter. War auch lange genug in solchen Wohngemeinschaften, wo man sich so jetzt gezankt hat. Bloß, wenn das noch bloß noch wäre. Vielleicht können wir mit den Streitigkeiten erleben. Aber mit dem Streitigkeit, mit der Streitigkeit, dass ein Drittel des Einkommens schon mal weg ist, bloß dann überhaupt eine Wohnung hat, in der man streiten kann, mit der kann man schlecht leben. Ich will auch die Maßstäbe klar machen. Jawohl, es gibt auch Streitigkeiten, Moralismus, moralisieren und sich wechselseitig am Bäcker gehen auf dem Gebiet als Richter, wie du dich schon wieder aufhörst und so weiter, gibt es im Privatleben auch. Aber wohlgemerkt, das ist die abgeleitete Größe. Die entscheidende Größe ist die, wo es darum geht, dass das Recht auf Eigentum und Person, nicht die Person, Verwechslung macht. Person hat im Recht nicht ich, Theo, du, Franz, du sowieso, Inge, sondern eine abstrakte Persönlichkeit, die der einzige Inhalt darin hat, in der Stadion verliehen hat. Die mit 18 volljährig wird, mit 14 strafmündig und so weiter, unabhängig davon, ob sie was einzieht. Die Rechte hat als Arbeitnehmer, Rechte hat als Kapitalist, als Unternehmer, Rechte als Vermieter, als Mieter, Rechte als Schüler, Pflicht als Schüler, Pflicht als Lehrer, Rechte als Lehrer. Das heißt Person. Nicht etwa sowas, wie man mal auch in Persönlichkeit im Sinn, respektiert immer mal eine Person, sagt man auch in Umgangssprache, und meint damit ja vielleicht nicht unbedingt, respektiert immer mal Eigentumsrecht, sondern eher mal immer da am Wecker. Also das wollte ich gleich nochmal dazu sagen für die Diskussion. Und da wäre auch diese Dorfgemeinschaft da, die Sie jetzt gerade genannt haben. Die Frage ist, was sind die Regeln? Bitte? Die Frage ist ganz klein, was die da regeln. Wenn Sie regeln, dass einer Millionär werden darf und die anderen ausbeuten, ich glaube nicht, dass das in den freien Stücken geht. Wenn Sie zusammen ein Stück Land erwerben oder wenn es kein kapitalistisches gibt, irgendwie in Besitz nehmen, so vor in früheren Zeiten. Und sich einigen, was da macht, will ich nicht bestreiten, dass das einigungsfähige Gegenstände sind. Alles darauf ankommt, wenn es darum geht, wer braucht nicht zu arbeiten oder fast nicht zu arbeiten und wer muss die ganze Arbeit tun. Wer bereitet sich dadurch, dass andere für ihn arbeiten? Und man sofort wieder bei dem Punkt sein, das ist nicht einigungsfähig. Das hat nichts mit Dorf oder mit Stadt zu tun. Es hat was damit zu tun, ob da Eigentum besteht und eine Gewalt, die das Recht dann auf Eigenmacht durchsetzt, die einen dazu zwingt, für einen anderen zu arbeiten. Wenn mich niemand zwingt, für einen anderen zu arbeiten, tue ich es auch nicht. Wenn ich es doch mache, weil ich Masochist bin, komme ich auch zu meinem innersten Bedürfnis, wenn es das wirklich sein sollte. Und ich glaube, wenn die kapitalistische Gesellschaft sich darauf verlassen würde, dass bloß Masochisten sich ausbeuten, dann würde sie schnell zu Ende sein. Würden schnell alle sagen, mach ich doch nicht. Also die ganze Dorfgeschichte da setzt voraus, dass die Betreffenden keine Gegend haben, die wirklich existenziell sind. Gemeinsames Eigentum zum Beispiel. Gemeinsames Eigentum, da muss man aufpassen, gemeinsames Eigentum, das klingt, ist dann schon wieder fast sowas wie gegen andere. Das Kollektiv gegen andere. Wenn es so organisiert ist, also eine Flucht aus dem Kapitalismus an die Peripherie, gab es ja immer wieder, gibt es auch immer wieder heutzutage, dass Leute ausziehen aus der Stadt, sich irgendwo was aufmachen und eines Tages entdecken müssen, dass die Existenz im Kapitalismus am Rande von demselben sie von den Gesetzen überraschen überhaupt nicht gegeben. Also muss man aufpassen, dass man da keine treuherzigen Illusionen sich macht und Idyllen bastelt, die hindern an dem Kranken, dass solange diese Dorfgemeinschaften oder Aussteigergemeinschaften in dieser Gesellschaft existieren, todsicher wieder von den Zwängen dieser Gesellschaft eingefangen werden und dann kommen die ganzen Probleme wieder auf. Ja, dann müssen sie irgendwie eine Gemeinschaft an ordentlichen Zahlen machen, Wächter aufstellen, weil ja kommen ja mit ihnen was klauen wollen. Und andererseits kann sein, dass der Staat entdeckt, hoppla, auf dieses Grundstück ist doch auch Grundsteuer fällig. Jetzt haben sie sich aber entschieden, sie wollen gar nicht Vermarkter wollen, sondern für sich, also müssen sie, damit sie Grundsteuer bezahlen, doch glatt auf den Markt gehen, den echten Markt meine ich jetzt, und dort arbeiten, was sie nicht wollen. Sie wollen ja sich versorgen, sie müssen was verkaufen, verkaufsfähig machen. Sie müssen konkurrenzfähig sein gegen andere Anbieter. Und schon schlägt der ganze Mechanismus, die ganzen Mechanismen in der Marktwirtschaft, kapitalistischen Marktwirtschaft, rein in die kleine Gemeinde. In der dritten Welt gibt es ja viele Staaten, wo noch der Kapitalismus vor 50 Jahren nicht richtig durchgesetzt war. Das widerlegt durch dieses von den Steuern. Auch bei uns in Deutschland, in Mitteleuropa, meistens war es die Steuer, der Staat erhebt plötzlich eine Steuer in Somalia auf die Kühe. Jeder, der eine Kuh besitzt, muss eine Steuer bezahlen, und zwar eine Geldsteuer. Wie will er eine Geldsteuer bezahlen, wo er bloß von der Kuh lebt? Ihr hat überhaupt nichts zu verkaufen. Also muss ich die Kuh marktfähig machen, die Kuh verkaufen. Ein Teil des Geldes verwenden, um was einzukaufen, anderen Teil Steuern zu bezahlen. Also die Idee mag ja irgendwo bestechend sein. Man klingt sich aus. Bloß solange es die Gewalt des Rechts gibt, kommt mir auch nicht aus. Ich will jetzt mal weiter an den Punkt Moral. Das Spezifische an der Moral ist ja noch nicht einfach, sonst würde das heutige Thema das Recht heißen, ist ja spezifisch der Moral besteht darin, dass jemand das, was im Recht aufgeschrieben worden ist, vom Staat, vom Gesetzgeber, Parlamente oder in anderen Systemen von anderen Gesetzgebungsorganen, dass es sicher ist, dass sein Maßstab nicht das ist, was der Staat ihm auferlegt. Man wird sich im Zweifelsfall auf sein Gewissen berufen. Was ist das Gewissen? Machen wir es einfach gleich mal klar, nicht gleich wieder Bürger gegen Staat und dann sagt jemand, naja, ich bin ja gleich mit dem Staat, weil das ist so wunderbar sinnfällig. Nehmen wir mal weit unterhalb, es gibt Leute, die werden anderen als Moralwachtel angegeben. Irgendwelche in der Hausgemeinschaft machen was und die Frau gibt immer ein moralisches Senf dazu. Zerreißt sich das Maul, erzählt schon, greift die Leute an, spielt sie an. Da haben manche in fucking Dinger sagen, ich weiß selber, was ich zu tun habe. Ich brauche dich nicht. Das ist der Kern des Gewissens. Der Anspruch, ein Gesetz in sich zu haben, ein Wissen in sich zu haben, was gesetzlich oder was rechtmäßig ist. Wenn man keinen äußeren Gesetzgeber braucht, schon gleich nicht eine Moralwachtel, also eine, die sich rausnimmt, andere Leute zu benerven mit ihren moralischen Vorstellungen, sondern der sich davon ausgeht, dass er sich gewiss ist, was gut und böse ist. Gewiss, gewissen, na gut, vielleicht ist das Wort später klar, man weiß, was recht, was gut und böse ist. Weiß manchmal sogar, dass die eigenen Maßstäbe besser sind als zum Beispiel die des echten Gesetzgebers. Derjenige, der sich auf sein Gewissen beruft, der beruft sich auch oft manchmal gegen den Mächtigen oder gegen die mächtigen Verhältnisse auf seine Maßstäbe von Gut und Böse. Trotzdem. Was das Subjekt dabei beurteilt, sind immer die Gegensätze. Sind immer die Fragen, darf ich mir was herausnehmen oder darf der andere sich was herausnehmen oder nicht? Jemand, der sagt, ich habe ein Gewissen und lass mich vor einem Gewissen leiden. Der sagt nicht, folgendes will und brauche ich, ohne das kann ich nicht leben, sondern er sagt, bevor ich Ansprüche erhebe, bevor ich sage, folgendes will ich, messe ich das darin, auch wollen soll, ob das gut ist, wenn ich das will. Gewissen heißt also nicht bloß, ich habe den Maßstab in mir von Gut und Böse, Gewissen heißt auch des Zweitens, ich relativiere meine Ansprüche. Ich frage bei dem, was mir einfällt, nicht danach, ich will es haben, grapsch, sondern ich möchte es gern haben, stehe mir das zu. Was sind die Wege, was sind die Mittel? Was darf, was muss ich machen, was darf ich machen, was muss ich machen, um da zu kommen? Moralische Menschen sind also Menschen, die die Kopie des Richters nicht bloß gegen andere wahrmachen. Der andere verhält sich gut oder schlecht. Die moralische Menschen sind welche, die den Maßstab auch gegen sich selber wenden. Sie selber setzen ihr Interesse nicht absolut, sondern unter eine moralische Fessel. Ist doch was dagegen anzuwenden, wenn jemand das macht. Da kommt man wieder daran, woraus sich bezieht. Jeder kennt die Fabel von Fuchs und den Trauben. Der Fuchs bringt hoch, wie die Trauben haben, der Rabe sitzt oben und pickt sie auf und lacht wieder. Der Fuchs springt, kommt nicht hoch und sagt dann, ach, sind ja doch bloß sauer. Will ich doch gar nicht. Brauche ich doch gar nicht. Oder Bildzahlung aufschlagen. Jemand sagt, auf die Frage, jetzt hat sie die Millionen gewonnen, die Frau, was willst du denn, sagt sie, ein Panda. Ein Panda ist ungefähr das, was sich der Mensch dann kauft, wenn er mit den Groschen rechnen muss. Meistens sogar noch ein bisschen größere Autos. Dann merkt man, die Frau hat sich so sehr daran gewöhnt, ihre Interessen und einen Maßstab ihres Einkommens und der Rechte, die das Einkommen ihr erlauben, dass sie schon unfähig ist, sich vorzustellen, was sie mit 42 Millionen Euro alles machen könnte. Mal für sich mal machen könnte. Also können das Alter können wir da finanzieren. Mit 42 Millionen kann man mal 50 Jahre ist sehr viel mehr finanzieren als das Alter. Das hat kein normaler Mensch als Rentner akkumuliert in den letzten 20 Jahren oder 15 Jahren seines Lebens, diese 42 Millionen Euro. Merkt man, Leute, die ihre Interessen in einem Maßstab, was darf ich, was steht mir zustellen, die waren auch allmählich unfähig, sich vorzustellen, was es einem noch Schönes gibt. Man muss es ja wirklich nicht unbedingt haben, vielleicht macht es gar keinen Spaß, das ist ein anderes Argument. Ich brauche das nicht, ich bin auch bis jetzt immer damit ausgekommen, auch schon ein Spruch. Ein Spruch, in dem jemand bekannt gibt, dass er sich unter die Maßstäbe der Bescheidung, die für ihn gelten, hat, sich daran gewöhnt hat und, wohlgemerkt, nicht mehr das Gefühl hat, er versagt sich etwas, sondern es ist recht so. Es taugt nichts, wenn er mehr will. Da kommen so Volkswunschsprüche raus wie besser arm und gesund als reich und krank. Warum sagt der Volkswunsch nicht, und am besten reich und gesund? Dann hat man die Moral sich in solche Formeln übersetzt. Der arme Mensch sagt gar nicht, ach reich ist doch eigentlich die schönste und gesund sowieso, weil ohne Reiche, ohne Gesundheit kann man Reichtum gar nicht genießen. Sondern er bleibt gleich bei dem, was ihm das Leben oder seine Bedingungen zumessen und sagt dann, innerhalb der Armut ist doch das Schönste, gesund zu sein. Umgekehrt macht er jetzt einen falschen Vergleich. Er vergleicht nicht seine Armut mit dem Reichtum, seine Gesundheit mit der Mangelgesundheit des Reichen. der erreichen, die gar nicht gesund sind, die irgendwelche schweren Krankheiten haben. Das Gewissen, im Gewissen hat das Individuum seine Schranken, die gesetzt werden von der Gesellschaft, durch sein Geldbeutel, durch die Gesetze, die Staat und Sinn und Brauchtum ihm vorschreiben, zu seinen eigenen gemacht, beugt sich drunter und wohlgemerkt, hat nicht das Gefühl, sich zu unterwerfen. Es hat nicht das Gefühl, untertan zu sein, nicht das Gefühl, Knecht zu sein. Gegenteil, das ist vorbei, Knecht. Das war Mittelalter. Das war Feudalismus. Leibeigenschaft, Sklaverei. Das heißt, das Gefühl, ein freier Mensch zu sein und sich seine Umstände darauf einzurichten, wie es seine moralischen Maßstäben entspricht. Nur hat dieses Individuum, der Punkt 2, das Gewissen, die Freiheit des moralischen Individuums, nur hat dieses Individuum, was so seine Freiheit betätigt, ein Problem nicht aus der Welt geschafft, nämlich seine Armut oder seine Schranken, die ihm gewisse Interessen versorgen und die Interessen anderer immer bevorzugen. Drittens also, der Inhalt des Sollens und sein Ziel, Selbstbestimmung der Interessen, damit sie zusammen bestehen können. Wann braucht es eigentlich sowas wie moralische Individuen, die sich beschränken? Das System des Kapitalismus, der Marktwirtschaft, ist kein System, in dem den Leuten bestimmte Geldgrößen oder Teile des Verfrucht wie im Mittelalter zuerkennen. Mal geboren als Sohn eines Schusters, wie der Schuster. Geboren als Sohn eines Bauern, wie der Bauer. Geboren als Tochter eines Bauern, wenn es gut geht, einen anderen Bauern heiraten, wenn es schlecht geht, Macht werden und so weiter. Nein, die stehen alle unter dem Postulat, bereichert euch. Schaut, dass ihr aus den Mitteln, die ihr habt, was macht. Dass ihr teilt sich die ganze Gesellschaft auch in die Mittel. An die Mittel. Die einen haben Mittel, zum Beispiel viel Geld, was sie investieren können. Die anderen haben wenig Geld, gar zu viel Geld zum Leben, aber sie haben Fähigkeiten. Fähigkeiten, die auf dem Markt was wert sind. Die einen Fähigkeiten werden besser belohnt. Meistens diejenigen, die ihr Studium voraussetzen. Andere Fähigkeiten werden schlechter belohnt, diejenigen, die jeder kann. So Handarbeit und so weiter, wo keine bestimmte Qualifikation ist, zu der also jeder erpresst werden kann. Und schon merkt man, jetzt bereichert euch hat seine Grenzen in den Mitteln, für die man verfügt. Wenn Leute in aller Freiheit konkurrieren sollen, also konkurrieren heißt um Arbeitsplätze, da wo man etwas mehr verdient, wo man weniger verdient. Die Unternehmen um die Kaufkraft der Kundschaft mehr verdienen, gegen die, mehr einnehmen als andere, Marktanteile wegnehmen, Arbeiter einsetzen, rentabler einsetzen, also welche entlassen, mit dem Rest rentabler arbeiten, merkt man, es sind lauter Gegensätze. Die funktionieren nur durch die rechtliche Regelung. Aber das ginge nicht an, wenn wegen jedem ein Aufpasser stehen müsste, der da sagt, hoppla, hier ist deine Schranke, da ist deine Schranke, da ist deine Schranke. Die funktioniert nur, wenn die Schranke, die in den Gesetzen drin steht, die Schranken, die in den Mitteln sind, also Arbeit, bloße Arbeitskraft zu sein oder produktives Eigentum zu haben, wenn die auch zu deinen Köpfen sind. Derjenige, der sich Millionenarbeit in der Fabrik oder mit Dienstleistungen, vielleicht intellektueller Natur, sein Lebensunterhalt verdient, der muss seine Ressourcen, die er sich realisieren kann im Lohn, auf das Maß zurechtstützen, was seine Mittel, sein Gehalt, sein Lohn immer erlauben. Er braucht sie nicht zu vergessen, im Gegenteil, kann er auch gar nicht. Dort müssen die Flimmerkiste aufzumachen, schon wird dauernd der Film unterbrochen und ein Teil erinnert, hast du das schon, hast du das schon, hast du das schon. Stimmt, habe ich ganz vergessen, wollte ich ja haben. Aber, in mir ist die Polizei gewissermaßen eingewandert, kann ich mir aber gar nicht leisten. Wie geht es dann? Kredit aufnehmen, naja, voll überzogen. Also warten, sparen, versagen. Oder nicht rummachen? Ach, brauche ich doch eigentlich gar nicht. Muss doch gar nicht sein. Ich werde auch ohne das glücklich. Also das Individuum, was in dieser Gesellschaft bestehen will, das muss das, was die Staatsgewalt in Gesetze packt und mit, im Notfall mit Staatsgewalt, mit Erziehungsgewalt durchsetzt, als Gewohnheit in sich haben, und zwar als moralische Denkgewohnheit. Es muss seine Interessen, die es verfolgt, zugleich beschränken, zurechtschützen auf das Maß, was ihm gerade offen steht. Aber das Individuum wird damit nicht zufrieden. Warum? Wir hatten vorhin schon an anderen Beispielen, diese Aussteigergemeinschaft zum Beispiel, durch die Sie erwähnt haben, sie wird bei aller Bescheidenheit, also man kann jetzt wieder mal sagen, sie haben sich beschieden, damit viel in dem Leben geht nicht, aber sie wollen sich nicht einklinken in diese Gesellschaft, die sie bestimmt sagen zwingt. Die Gesellschaft ist ziemlich locker. Es gibt Personen, die haben Rechte gegen sie. Die werden auch als Recht gesetzt, Grundeigentümer oder das Grundbuchamt oder Banken oder wer auch immer, was gegen sie einzuwenden hat. Der Staat mit seinen Steuergesetzen will alles besteuern, also sie müssen sich in den Markt einklinken. Sie haben das Problem, sie werden geschädigt. Wie erklärt sich jemand wohl, der sich so eingehaust hat, die Denkgewohnheiten des Selbstbescheidens, das, was es trotzdem nicht zufrieden gelassen wird von anderen, die ihm dann was pfänden oder wieder erhöhen oder sonst irgendwas. Es wird von anderen geschädigt, das ist wichtig. Nicht, weil wir bestimmtes kapitalistisches Interesse haben gegen es, sondern weil sie was herausnehmen, was ihnen eigentlich nicht zusteht. Was aber trotzdem von einem Rechtssystem gedeckt wird. Also ist die Welt, in der ich mich bescheide, in der ich mich nach der gestreckt, die hier gezogen ist, wo ich aber trotzdem keinen Frieden von anderen habe, gelassen werde, wo ich bedroht bin von Entlassung oder von Lohnkürzungen oder von Mieterhöhungen, dann liegt es daran, dass die Maßstäbe, die ich für mich gelten lasse, andere nicht einhalten. Die anderen vergehen sich. Der Mensch, der sich also selbst moralisch gut vorkommt, weil er sich bescheidet, der sich als rechtschaffen denkt, erklärt sich damit seine Leiden, die Schädigung, die er leidet, dadurch, dass andere unmoralisch handeln. Wohin merkt man, das geht ringsrum. Der Arbeitgeber, der von dem Arbeitnehmer verdächtigt wird, er nimmt sich was raus, er beutet ihn aus, er gibt ihm den Lohn nicht, der ihm zusteht und so weiter. Verdächtigt seinerseits seinen Arbeitnehmer, er holt sich Pause, die stehen, er macht schlechte Arbeit, ist mit seinem Kopf vorbei, denkt bloß an seinen kleinen Vorteil anstatt an die Gesamtfabrik und so weiter. Es geht klassenübergreifend von Beifall oben nach unten, von oben nach oben. Die Erklärung, dass das, was mir zusteht, in dem Fall bin ich der Unternehmer, dem zusteht, dass andere fleißig für mich arbeiten und in der Zeit, wo sie für mich arbeiten, nicht an sich denken. Das hat aber trotzdem tun. Egoisten also sind. Die ganze Gesellschaft belauert sich wechselseitig auf groß und klein und sogar groß gegen klein, klein gegen groß, als welche, die sich was heraus und was ihnen nicht zusteht, als Egoisten. Wenn das der Fall ist, dass alle sich wechselseitig belauern und vorwerfen, Egoisten zu sein, also unmoralisch zu handeln, dann sollte man einen Schritt zurücktreten und sagen, ja, wenn das Gute in der Welt von beiden Seiten mit Füßen getreten wird, dann muss mit der Konstruktion gut sein, irgendwas schief sein. Da müssen wir sich mal darum kümmern, um den Grund, warum alle gut sollen und auch letztlich für sich wollen und am dritten Mal erfahren müssen, dass alle anderen, jeweils eben immer die anderen, doch nicht so gut sind, dass es harmonisch aufgeht. Warum geht es nicht harmonisch auf? Doch nicht, weil die anderen böse sind oder unmoralisch. Sondern weil sie Interessen haben in einer Gesellschaft, die antagonistisch oder gegensätzlich sind, die sie nicht in den Hut zu bringen. Das moralische Subjekt, das ist das gute Gewissen der Klassengesellschaft, das setzt sich über all diese Unbilden, denen es unterworfen ist, wie es erfährt, in mangelnde Moralität, mangelndes richtiges, rechtmäßiges, rechtschaffenes Verhalten anderer. Jetzt käme noch der Punkt 4, und dann wäre ich so am Ende. Alles andere werden wir vielleicht noch in der Diskussion mit Nachfragen müssen zu besprechen. Der Punkt 4 ist, wie rechtfertigt man denn in dieser Gesellschaft, wo lauter moralische Subjekte unterwegs sind, dass man doch Interessen hat? Ist doch kein Geheimnis. Wenn ich keine Fabrik habe, brauche ich einen Arbeitsplatz. Das ist ein Interesse. Da komme ich nicht drum herum. Habe ich eine Fabrik, dann habe ich das Interesse, ja, ich muss einen Profit machen, sonst kriege ich keinen Kredit von der Bank. Oder wenn ich keinen Profit mache, kriege ich weniger Kredit von der Bank als der Konkurrent, sodass der Konkurrent mit größeren Zahlen auf den Markt losgehen kann. Dann ist der Tag nicht fern, an dem ich meine Fabrik losbin, aufgekauft werde. Da sind ja Mechanismen unterwegs, die hat man gar nicht so einfach in der Hand. Die sind gar nicht abhängig von der herzhaften Entschluss, ab heute bin ich gut. Die leben 1. Januar eines jeden Jahres, wo die Vorsitzende. Da geht es ja meistens bloß um im kleinen privaten Kreis. Aber jetzt mal in den wirklich materiellen Verhältnissen. Also die Leute haben Interessen und sie sprechen sie auch aus. Was ist, wenn Unternehmer Arbeitnehmer oder Arbeiter entlassen? Was ist die Wahrheit? Warum machen sie es denn wirklich? Sie wollen ihren Profit vergrößern oder groß halten. Das ist ihr ganzer Grund. Andere haben sie wirklich erstmal nicht. Was sagen sie? Betriebsversammlung, große Rede des Chefs und sagen, um Arbeitsplätze zu halten, müssen wir 10% streichen. Er redet also mit dem Streichen von 10% der Arbeitsplätzen die 90%. Er ist ein Retter von Arbeitsplätzen, kein Zerstörer. Er macht nicht wegen seines Profits und der Lösung seines Eigentums, sondern für die 90%, die er behalten will. Dann hat man die produktive Anwendung moralischen Argumentierens in dem Fall von oben nach unten. Ein knallhartes Interesse, was im Zweifelsfall, falls die Belegschaft sagen soll, glauben wir nicht, du bist ein das bleibt doch die Gier. Machen wir es doch nichts vor. Auch ein schlechter Vorwurf, aber könnte ja vorkommen, dass Leute so denken. Misswirtschaft. Wie bitte? Misswirtschaft wäre auch. Misswirtschaft wäre schon wieder was anderes. Wenn Sie sagen Misswirtschaft, dann, das wäre jetzt gleich zwar ein Beispiel gegeben von unten. Das sagen die unten nicht. Du bist jemand, du willst dann reich bleiben und reicher werden. Deswegen wirst du welche. Sie sagen, du bist ein Misswirtschaftler. Das ist bereits wieder ein moralisches Argument. Das sagen sie doch nicht. Sie sagen nicht, wir haben ein Recht darauf. Nein, wir haben ein Interesse an Arbeitsplätzen. Das brauchen wir. Wir können die nicht entbehren. Die 10%, die rausfliegen, schon gleich gar nicht, aber die restlichen 90 auch nicht. Weil wir wissen nämlich ganz genau, dass wir die Arbeit, die 10%, die rausfliegen, miterledigen müssen. Es wird gar nicht 90% der Arbeit, es wird weiterhin 100 oder 120% sogar gemacht, aber 90% ist die Wahrheit. Also machen wir da nicht mit. Nicht, weil wir ein Herz haben für unsere 10% zu entlassenen Kollegen. Vielleicht haben sie das auch noch, aber das kann ich entscheiden. Sie haben ein Eigeninteresse daran, dass die 10% nicht entlassen werden. Vielleicht sogar. Nicht leiden sie es aber ein, sie sagen, du hast missgewirtschaftet. Du hast das nicht gemacht, was dir dein moralischer Beruf ist. Nämlich ordentlich zu wirtschaften. Was ist eine ordentliche Wirtschaft? Wenn bei der Entlassung von Leuten von Misswirtschaft die Rede ist, dann ist klar, was gute Wirtschaft ist, nämlich Arbeitsplätze halten und vermehren. Wenn man sich verkalkuliert hat, den meinte ich vielleicht. Wie bitte? Wenn man sich verkalkuliert hat und zu viele, zu hohe Ansprüche erwartet hat für seine Arbeit. Und dann muss eben mal der kleine Mann mal drunter leiden, der mal dann sagen, okay, du musst jetzt eben mal gehen. Weil ich habe mich verkalkuliert, ich habe vielleicht zu viele Leute eingestellt, weil ich eben halt, habe aber zu wenig Arbeit jetzt, um genug zu erwirtschaften. Das habe ich ja vorhin mal gesagt in dem vorigen Kapitel, dass alle immer nicht gut handeln, wäre es nochmal wichtig zurückzutreten und sich zu überlegen, ob es ist, dass alle nicht gut handeln und doch zugleich behaupten, sie handeln gut. Also in dem Fall wäre es jetzt dann, dürften wir aber nicht sagen, naja, der hat Missgewirtschaft, der hat sich vergangen an den Beruf des Unternehmers, des redlichen Kaufmanns und sonst was. Also nicht aus dem Beruf des anderen eine moralisch hohe Sache zu machen, gegen die er sich vergangen hat, sondern mal den Schluss zu ziehen, nein, in der Gesellschaft beruht ja das Eigentum des anderen, der sich jetzt verkalkuliert hat, darauf, dass andere weniger kriegen für die Arbeit, als sie arbeiten. Das, was er verkalkuliert hat, dieses angewachsene Kapital, ist doch dadurch angewachsen, dass er über 10, 20, 30 Jahre erfolgreich kalkuliert hat. Also erfolgreich weniger Löhne bezahlt hat, als die Ware, die produziert worden ist, ihm eingebracht hat. Den Schluss zieht aber der moralische Arbeiter nicht. Der hält sich an den Vorwurf Misswirtschaft. Oder Gauner. Oder Untreue. Oder was auch immer dann die Vokabeln sind. Oft ist es dann rechtlich gesehen gar keine Untreue, aber moralisch. Und dann da trennt sich dann auch das moralische Bewusstsein manchmal vom Rechtssystem. Wenn ein Unternehmer als unredlicher Unternehmer verurteilt wird, da kommt kein Konkursgericht drauf, den einzulochen. Das sind die üblichen Risiken des Marktes, darauf würde sich hinausreden. Und schon wieder zieht Kader den Schluss, ach, Risiken des Marktes. Die Existenz der meisten Leute hängt davon ab, ob irgendwelche Unternehmer, also die Minderheit Unternehmer, sich richtig beim Spekulieren auf künftige Märkte, sich richtig, also erfolgreich, reich rechnet. Geht doch gar nicht. Die machen bloß den Konkurrenz gegeneinander. Kann doch gar nicht sein, dass alle Unternehmer erfolgreich sind. Sie stehen doch in Konkurrenz, nehmen sich Marktanteile weg, vermehren die Warenmenge und so weiter. Und zugleich brauchen sie immer weniger Leute für die Arbeit, und dessen, also immer weniger Löhne. Das kann doch gar nicht aufgehen. Das der Fehler liegt im System, nicht im mangelhaften Rechnen, im schlechten Rechnen oder gar im dauerhaften Rechnen der Unternehmer. Also die Differenz, von der die Rede ist, ist Manager haben sich verrechnet, keine entlassen meinetwegen sogar noch und kriegen dann noch Geld nachgeschmissen, was im Vertrag so ausgemacht ist. Und dann tobt der Volkszorn, der moralische. Dann ist man gar nicht mehr bei der Frage, ob die Entlassungen berechtigt oder unberechtigt sind, ökonomisch gesehen, kapitalistisch gesehen. Sondern, und da gibt es auch noch Geld dafür. Da ist man auf einer ganz anderen Ebene. Und vielleicht erinnert euch noch an die Debatte, die vor einem halben Jahr war. Dann war sogar die Kanzlerin und die SPD-Führung, haben da mitdiskutiert und gesagt, jawohl, die Leute haben recht. Unternehmer, die Steuern hinterziehen, sind nicht tragbar. Unternehmer, die ausbeuten, sehr wohl. Aber Unternehmer, die Ausbeutung erfolgreich getätigt haben, nicht mit mir, der Christusteil, die sind untragbar. Merkt man in dem Anwurf gegen Zungen und Konzern, sie seien Steuerhinterzieher, steckt noch das Lob ihrer eigentlich guten Tätigkeit, nämlich erfolgreich aus der Arbeit ihrer Beschäftigten Überschüsse zu erzielen, die sie zum Teil selbst verbrauchen dürfen, zum Teil beim Steuer, beim Finanzamt abzugeben haben und drittenseits sogar bis zu gewissen Grad sehr rechtmäßig ins Ausland transferieren dürfen, um dort Auslandsinvestitionen zu tätigen, aber bitte nicht am Fiskus vorbei. Also im moralischen Empören, von oben noch mit angeleitet und im Chor, Gewerkschaften und Arbeiter und Bildzeitung vor allem und Parteien, singen im Vorwurf auf die Steuerhinterzieher, auf die skrupellosen Selbstbereicher des hohen Gewicht, des erfolgreichen Unternehmerausbeuters. Du hast dich dort, glaube ich, zu melden versucht. Ja, ich weiß nicht, mir ist das ein bisschen zu hochrechtlich. Zum einen, weil ich würde gerne mal auf die Ausbeutung eingehen. Wenn wir gerade bei den Gelben sind, die Mitglieder unserer Gesellschaft haben sich darauf geeinigt, soziale Machtwirtschaft ist unser System, wir machen das. Das ist unser gesellschaftlicher Konsens, weil wir können auch alle in die Partei wählen, sagt Richtungswechsel. Das ist nicht so. Und insbesondere gibt es ja starke Mechanismen in dieser Gesellschaft, die in dieser Ausbeutung abspricht. Wir haben Gewerkschaften, zum Glück haben wir Gewerkschaften. Und gerade dieses eine große Unternehmen, was sehr stark in der Diskussion stand, wo sich der Chef Geld am Fiskus vorbeigeschleust hat, steht nicht gerade für eine Ausbeutung des Unternehmens. Aber das ist meiner nicht der Punkt. Was ich sage, wo ich denke, dass das einfach zu kurz greift, ist, wir sind Individuen, wir haben uns darauf geeinigt. Wir haben uns auch auf die Moral geeinigt. Die Moral heißt, schleuse nichts am Fiskus vorbei, weil ich darf die Steuer nicht bescheiden, sondern darfst du das erst recht nicht. Wer ist denn hier? Die Frage ist, ob wir uns überhaupt darauf geeinigt haben. Wurden wir eigentlich dazu gezwungen, diese Einigung zu akzeptieren? Du wirst alle... Nee, wenn du geboren wirst, hier in diesem Staat, wirst du dazu gezwungen, nach den Regeln zu spielen. Egal, okay. Aber können wir gerne diskutieren, aber du wirst doch nicht das Ziel der Bundestagswahl gefragt. Ja, du musst nicht wählen. Wirst du gefragt, also dir wird die Möglichkeit gegeben, deine Meinung zu äußern. Und es gibt politische Richtungen, vielleicht nicht ganz radikal, aber es gibt zumindest politische Richtungen, die diese Konflikte zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sich diesen Konflikten widmen und dann in Rechte verschieben. Ich weiß nicht, wir können auch ganz kurz das Beispiel mit den Mieten aufnehmen. Das Mietrecht ist, sagen wir so, es war auch schon in einem wesentlich schlimmeren Zustand. Rot-Grün, die haben dann doch mal diesen Mietschutz für den Mieter verlängert. Das heißt, sie haben, was sie jetzt getan haben, sie haben etwas von dieser Gefühlmäßigkeit gelindert. Und das haben sie getan, weil sie sich als Interessenvertreter gespürt haben, und das war für mich, das ist auch am Ende eine Funktion, ein Ausdruck des Volkes drin, sagt hier, das ist doch totale Scheiße. Der Vermieter hat ein gewisses Monopol, die Wohnungssituation ist eine kritische und wir werden hier total ausgequetscht. Und es war auch eine Zeit, wo das die bundesdeutsche Realität war. Das heißt, da gab es ein Feedback von unserer Moralvorstellung auf das rechte System. Und für mich ist auch ein schönes Beispiel, der Wallraff hat vor ein paar Wochen in dieser Brötchenfabrik journalistische Arbeit geleistet und ganz furchtbare Zustände aufgedeckt. Also Dinge, die wir auch als höchst amoralisch empfinden, innerhalb unseres sozialen Marktwirtschafts empfinden. Das heißt, die Leute sind wirklich gezwungen worden zu ihrer Arbeit. Es gab keinen Arbeitsschutz, die haben nicht richtig schön Druck ausgeübt worden. So. Also betreiben wir gerade Ausbildung. Das Problem ist doch, da steht gar nicht zur Debatte, es ist überhaupt eine vorteilhafte Einrichtung, Ausbeutung. Also ich meine, das sagt ja eigentlich, dass Menschen dazu was gezwungen werden, was eigentlich gemacht wurde. Okay, aber das ist am Ende eine andere Diskussion. Das ist die Diskussion, ist der Kapitalismus gut oder schlecht? Aber dann kann man ja trotzdem nochmal das Subjekt aufgreifen, was wir immer sozusagen im Munde führt, dieses Wir. Wir hätten uns auf irgendwas geeinigt, wir werden doch zur Wahl gerufen und so weiter. Also selbst wenn man jetzt mal so tut, als würde dort bei so einer Wahl zur Debatte stehen, jetzt können wir alle sagen, was sie so wollen, ganz frei, da stehen alle Optionen zur Verfügung, was nicht so ist. Und jetzt tun wir mal so, es wäre so. Dann könnte einem doch auch auffallen, dass am Ende dieses Wahlgangs, wo sich dann ein paar Prozente der Bevölkerung beteiligen, eine Regierung gewählt wird, die dann Interessenvertreter ist, nicht mal von der Wählerschaft, die sie gewählt hat, einerseits sozusagen, also sind nicht gebunden an das, was sie, was ihre Wählerschaft von mir aus von ihnen erwartet. Zweitens, dass das, was sie dann aber in Gesetze gießen, verbindlich ist für alle. Also kann man doch nicht sagen, also ist doch eine Grundstellung, wenn man sagt, beispielsweise stellen wir uns mal vor, du willst die CDU oder die Grünen oder sonst was. Jetzt ist die SPD am Drücker, macht nicht nur nicht das, was die SPD-Wähler sich ausgedacht haben, sondern noch was anderes, ist aber für dich nicht verbindlich. Jetzt kommst du und sagst, da habe ich mir auch ausgesucht in der Wahl. Wo denn? Stimmt doch gar nicht. Muss man noch mal festhalten, dass diese Gesetze verbindlich sind für alle, unabhängig davon, ob sie zur Wahl gegangen sind, was sie gewählt haben und was sie sonst noch davon halten. Gut, und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Du hast dann am Anfang einleitend gesagt, soziale Marktwirtschaft, darauf haben wir uns geeinigt. Also, egal was ich verwähle, soziale Marktwirtschaft wähle ich erstmal immer. Also das kann ich nicht auswählen. Wie soll ich das machen? Du kannst dich nicht dagegen entscheiden. Dagegen kann ich mich nicht entscheiden. Das geht mir nicht. Ein Kabarettist meinte mal, wenn Wahlen wirklich etwas ändern würde, das ist für mich doch einfach politisch. Du hast ja eben auch von den Volkswillen gesprochen, weil ich vorhin meinte, der Vortrag wäre so oberflächlich. Das empfinde ich dann eher so, ich bin, also diesen Volkswillen, den trage ich nicht mit, ob du nicht Deutsch Platz haben musst. Also, kannst du mich schon nicht mit einbeziehen. Ja, aber es liegt daran, dass wir zum Beispiel das, das empfinde ich auch als Nachteil. Es ist, mir ist, also ich gebe dir recht, teilweise natürlich noch. Dass diese Wählerausdruck oder sozusagen die Wahl am Ende durch diese Indirektion wird mein Wille am Ende nicht repräsentiert. Oder zum einen habe ich nur ein gewisses Spektrum an Wahlmöglichkeiten und zum anderen ist dann auch noch dieses Mandat durch diese Funktion der Korruption der Macht sozusagen wird es verwischt, selbst wenn ich den Lafontaine wähle und der erwähnt das kommunistische Manifest irgendwo in seinem Programm. Wird es am Ende nicht ankommen, selbst wenn die am Ende regieren würden. Das ist mir schon bewusst. Nur ich persönlich spreche, ich fühle mich als Individuum, dass ich die Entscheidung kontrolliere. Das ist für mich ein Gesellschaftssystem. Und ich könnte auch woanders. Also ich fühle mich, als wenn ich die Wahl hätte. Ja, aber dann bist du ein sehr gutes Beispiel für ein moralisch denkendes Individuum. Und insofern hat das die Tatsache, dass du zum Beispiel hier geboren wurdest und deswegen den Gesetzen, die hier von jemand ganz anderem entschieden werden und durchgesetzt werden als von dir, dass du dem unterworfen bist, das denkst du dir jetzt mal ganz frei als eine Einrichtung, die deinem Willen entspringen würde, die deinen Interessen entspricht und so weiter und so fort. Dabei ist die Tatsache, dass erstens du nicht die Entscheidung triffst, dass zweitens sie, auch wenn du dich dagegen entscheidest, trotzdem gegen deinen Willen dir zur Verpflichtung gemacht werden, ganz praktisch, ja, wäre nochmal ein guter Anhaltspunkt zu merken, du hast ein ganz schönes Ideal im Kopf von dem, was hier los ist. Aber Und dann misst du zum Beispiel sowas wie die real existierende Wahl und die Politiker und die Entscheidung der Regierung an dein Ideal und sagst nicht, also und kommst dann auf sowas wie, ja gut, okay, da gibt es dann Korruption, also Leute, die sich nicht so verhalten, wie du es dir einbildest, dass sie sich verhalten. Das heißt dann bei dir Korruption, wenn die Regierung das macht, was ihr tägliches Geschäft ist. Oder du sagst zum Beispiel, na gut, okay, man hat jetzt nicht so eine direkte Einflussmöglichkeit und so weiter und so fort. Also ein moralischer Vorwurf an die real existierende Demokratie. Ja. So geht das halt. Also das ist eine schöne Vorführung. Man denkt sich, die Sache, die man vor sich hat, gerade weil sie einige Härten für einen mitbringt, da denkt man sich als was ganz anderes, als was ganz Schickes. Und kommt dann immer mit dem Vorwurf um die Ecke und sagt, oder wenn man mit dem Vorwurf um die Ecke kommt, sagt man, ja, die ist gar nicht so, wie sie eigentlich sein sollte und so weiter. Und versöhnt sich damit, halt mit der Sache, die man aktualisiert. Also ich würde gerne das Wort antworten. Okay. Das ist ziemlich gut, was du sagst. Ich sehe andere Schlüsse daraus. Zum Beispiel, ich sehe die Diskussion, die wir heute führen, über Moral. Und ich finde auch sehr interessant, die unsere aktuelle Moral, die unser Quasi-Konsens ist, dass sie sich in diesen Konzepten eingehen und am Ende auch Kapitalismus und diesen Interessen gegensetzen. Aber ich denke auch, dass sozusagen aus der Art und Weise, wie wir hier diese Diskussion führen, dass diese Diskussion auch unsere Gesellschaft beeinflusst. also unsere Diskussion heute mit Menschen verändern. Ich glaube schon, dass es, dass unsere, ich glaube, dass unsere Gesellschaft reformfähig ist. Ja, bloß, ja, wie beeinflusst unsere heutige Diskussion die Gesellschaft? Machen wir mal den Gedanken durch. Mhm. Ja. Nein, wie werden, wird diese Diskussion die Gesellschaft beeinflussen? Ja. Ja. Ja. Ganz einfach, vielleicht wird sich jemand politisch engagieren und sagen, hier, ich bin Idealist, ich möchte mich nicht von der Macht korrumpieren lassen, ich möchte die Dinge, für die ich gewählt bin, auch durchsetzen. Ja, wir haben jetzt heute das Thema nicht gehabt, wie geht Wahl? Wir haben gehabt Moral. Ja. Nehmen wir das mal ernst mit Moral. Was könnte man mit der Moral anfangen, um was zu bewirken? Dann wäre es jetzt wirklich ganz abstrakt, immer wenn die korrupt sind, ideal und so weiter. Dann denk mal, wie Wahl funktioniert. Da hat die Kategorie, die wichtigste Kategorie, für die die Politiker stehen, ist bekanntlich Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit. Jetzt war vorhin der Einstieg, naja, in der Wahl, mit der Wahl hat man ja irgendwie Ja gesagt zur Steuer. Jetzt versuchen wir uns mal klar zu machen, wo ist denn eigentlich der Konnex, der Zusammenhang zwischen dem, dass die Politiker sagen, den wählt er lieber nicht, der ist unglaubwürdig, und der Frage Steuer. Wo ist da der Zusammenhang? Ich glaube, das verstehe ich nicht. Ja. Du hast doch behauptet, in der Wahl wird auch sowas letztlich entschieden, wie da Steuern erhoben werden. Er hat gesagt, in Hexens in dem Sinn, dass Ja gesagt wird, dass sie erhoben werden, aber mehr steht da gar nicht zur Debatte. Man bräuchte nicht an, welche Steuer soll erhoben werden, sondern man bräuchte dran Merkel oder die Partei CDU gegen SPD, Linke und was auch immer, alles immer zur Debatte steht, Grün. Das bräuchte man an. Und da ist die Kategorie der Glaubwürdigkeit nach allgemeinem Marsch, nach allgemeiner Meinung, das ist so ziemlich das wichtigste Kriterium. Was meint Glaubwürdigkeit und was hat es zu tun mit Steuern und mit Arbeitsgesetzen und mit Verbrechensverfolgung und städtebauliche Erneuerung? Das alles kommt nicht vor in der Wahl. Es kommt vor, die Glaubwürdigkeit einer Persönlichkeit, die sich zur Wahl stellt, der eine Macht will. Und da ist der Witz von der heutigen Moraldiskussion. Die präsentieren sich nicht als Menschen, die folgende Konzepte haben. Das kommt auch irgendwo vor. Das ist die Abteilung Schublade. Also wer es will, kann es auch noch nachlesen. Sondern die behaken sich und konkurrieren drum. Wer hat früher mal was gesagt, wo er sich später hat erwischen lassen müssen beim Lügen? Und umgekehrt. Wer hat schon vor 10 Jahren gesagt, ist damals behakt worden als Unternist und hat jetzt doch recht behalten. Was ist das der Größe, die da beurteilt wird? Ich will nicht, wenn das nichts mehr dazu sagen willst, es ist folgender Sachverhalt. Die Leute, die wählen sollen, werden auch zu einer ziemlich abenteuerlichen Handlungsweise bewogen. Die Gewalt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Geht aus. Ist also dann weg. Das Volk wählt was und die Gewalt ist dann in den Händen derer, die gewählt sind. Wahl ist also sowas ähnliches wie eine Generalvollmacht für das ganze Leben, aber für die nächsten 4 Jahre zumindest. Eine Generalvollmacht macht in den nächsten 4 Jahren, was ihr denkt, das dem Ganzen frommt und nützt. Dem Ganzen, wo wir jetzt vorhin gesprochen haben, nebenher, wo lauter Gegensätze, Feindschaften und so weiter unterwegs sind, macht, was diesen Haufen von Gegensätzen am besten vorwärts bringt. Wie kann ein Mensch frohen Herzens Ja sagen zu einer bestimmten Persönlichkeit, wenn er zugleich im Kopf hätte, ein riesen Sauhaufen von wechselseitigen Gangstern, die sich dauernd bedrohen, also über die Karte so mit Gangster, von Leuten, die sich dauernd belauern und dann wechselseitig was wegnehmen wollen. Die Staatsmacht in Schrank halten muss, damit sie irgendwie zivilisiert miteinander umgehen. Wie du gesagt hast, bei Mieterhöhen, da gibt es unterschiedliche Rechte, unterschiedliche Rechtsnormen und so weiter, die was zähmen. Zum Beispiel bei Mieten, zähmen, die Mieterhöhungsbegehren der Vermieter werden gezähmt auf einem Maßstab, von dem der Staat sagt, so soll es nicht sein. Was heißt, die Leute als Lohnarbeiter existenzunfähig gemacht werden. Und was passiert nebenher, das will ich bloß noch gleich dazu sagen, die gleiche rot-grüne Regierung, die fünf Jahre lang, sieben Jahre lang regiert hat und ein paar Gesetze für die armen Leute verbessert hat. Das war die gleiche Zeit, sagt übrigens der Westere für seinen Gesetz auch, war die gleiche Zeit, in der die Obdachlosigkeit zugenommen hat. Der macht jetzt bloß einen falschen Satz, weil sie das Mietrecht verbessert haben, Anführungszeichen verbessert haben, deswegen in die Obdachlosigkeit zu. Das ist der Fehler von dem, weil er ja wieder gewählt wird für seinen Zweck. Aber was ist der Inhalt davon? Die Verbesserung des Rechts zwischen Mieter und Vermieter, dass der Mieter ein paar mehr Rechte hat, setzt voraus, dass der Mieter Kohle hat, Geld hat. Was ist aber, wenn es Massenarbeitslosigkeit gibt, wenn es massenhaft Ablaufschäden Hartz IV gibt? Dann ist das ganze wunderbare Mietrecht nichts. Du kannst dir die Wohnung einfach nicht mehr leisten und dann gibt es kein kapitalistisch konformes Mietrecht, in dem der Mieter bis zum Ende seines Lebens, bis er mal wieder endlich einen Lohn hat, befreit wird von der Mietzahlung. Er fliegt also raus. Der Gegensatz ist nicht wegzukriegen. Der ist vielleicht zu mildern, aber nicht wegzukriegen. So, jetzt gehen wir wieder zurück zur Glaubwürdigkeit. Wenn man das alles wirklich diskutieren wollte in der Wahl, ich glaube, dann würden die Leute sagen, ihr seid wohl nicht ganz dicht. Ihr wollt von uns der Mächtigen dafür haben, dass er uns arm macht. Das kann der Diskurs der Wahlkampf wirklich nicht sein. Was es bedeutet, den Arbeitsmarkt zu entkrusten und das Arbeitsrecht modern zu machen, flexibel zu und so weiter, dann wird alles zum Thema werden. Ja, dann wird man mit dem Risiko arm zu werden viel schneller bekannt, als es bisher war. Nein. Wer ist derjenige, der in seiner Persönlichkeit am glaubwürdigsten vertritt, dass er das Beste für alle will? Diese moralische Kategorie, mit der konkurrieren Sie bei wem? Bei Wählern, die als Wähler noch gar nicht mal irgendwie dazu gezwungen werden müssen, abzusehen von ihrem Besten. Weil sie als Wähler sich ansprechen lassen, als das, was sie auch sind, nämlich als lauter Moralisten. Denkt doch dran an den Vortrag von vorhin. Die Leute sagen nicht, mein Misserfolg, mein Schaden kommt daher, dass Kapitalismus herrscht, der kommt daher, dass der andere sich zu viel ausgenommen hat. Wenn ich sage, der andere hat sich zu viel ausgenommen, dann wünsche ich mir damit zugleich einen Staat, der den anderen in die Schranken weist. Er will den Rechtsstaat, er will den strafenden Staat strafen gegen den, der ihm einbrockt, wegen Übermaß seiner Durchsetzung, seiner Interessen. So passt dann auch sogar zusammen, dass die Leute durchaus nicht ganz vergessen, was sie Interessen sie haben. Sie haben nämlich als Bürger, die dauernd im Gegensatz zueinander stehen, tatsächlich ein materielles Interesse, eine Bedingung ihrer materiellen Existenz ist, dass der Staat diese Gegensätze moderiert. Dein Beispiel wunderbar. Der Mieter denkt dann, ich brauche ein Mietrecht, was es mir erlaubt, in Zeiten vorübergehender Arbeitslosigkeit oder Lohnkürzung nicht gleich ausziehen zu müssen. Das ist eine Existenzbedingung seiner Fähigkeit, bei der Arbeiter sein zu können. Wenn er nämlich alle in solchen Zeiten ausziehen müsste, sagen wir mal, alles unterstellen, ist er ruiniert. Man kann einmal im Leben seine Wohnung einrichten, die haben wir aufgegeben, dann ist man erledigt. Also der Mensch als Arbeitnehmer, als Angestellter, als Arbeiter, als kleiner Beamter braucht dieses Gesetz. Naja, er braucht dann eben welche, denen er glaubt, dass die Schranken gegen die Mächtigen und gegen diejenigen, die nach dem Volksmund auch Ausbeuter heißen, was mit der echten Ausbeutung gar nichts zu tun hat, denen das Handwerk legt oder zumindest Handwerk schwer macht. Und so schließt sich zusammen in unserer Moraldiskussion von heute, dass die Menschen ihre materielle Existenz übersetzen in lauter Vergehen gegen die Moral oder lauter Erfüllung von Moral. In die Wahl, wo in der Wahl eben dann nicht die einzelnen Gesetze und die einzelnen Vorhaben zur Debatte stehen, sondern wer ist, wem glaube ich und wer präsentiert sich von oben in der Wahlkämpfer als derjenige, dem man am meisten glauben kann. Wer die Frage nach Glaubwürdigkeit, wer ist glaubwürdig, hat eben immer auch den Zweifel schon drin. Wahrscheinlich werde ich wieder ganz schön enttäuschen. Aber es gibt ja nun mal nichts anderes. Ich brauche doch diese Figuren, die ich da habe. Ich brauche jetzt nicht von einem dicken materiellen Interesse her, sondern von einem Notinteresse her, von dem durch die Not geborenen Interesse. Ich brauche einen Staat, der Schranken setzt, Aber denkt immer jeder an die anderen. Weil dasselbe, der hat von sich die Meinung, ich bin böse. Außer Lecter und solchen Filmfiguren gibt es solche Leute nicht in der Wirklichkeit. Dass jemand sagt, ich bin böse und will sein. Von sich aus denkt jeder, ich bin rechtschaffen. Was ich nie herausnehme, ist noch nicht, was ich mir nicht herausnehmen dürfte, sondern was mir eigentlich zusteht. Übrigens sogar der Dieb, der Einbrecher, der Mörder. Selbst das sind Leute, die in der Regel sich den Rechtsbruch herausnehmen, was sie einbinden, es steht ihnen zu, das sich zu greifen, was das Leben ihnen versagt hat. Von oben bis unten, von Rechtsbruch bis zum Verbrecher, alle sind sie von der Moral gepackt. Und von oben wird das Volk umworben mit der Kategorie, wer ist der anständigste Politiker, und unten die anständigen Bürger suchen sich dann ein nach dem Gusto raus. Ich habe noch nicht davon geredet, dass es auch andere Parteien gründen könnte. Kann man ja mal probieren. Wir reden dann erstmal davon, was ist. Wenn man sagt, und was nützt die Diskussion von heute, wirkt meine Gesellschaft. Ja, wenn man das mal erstens durchschaut, wie das funktioniert, dieser Zusammenschluss von Moral von oben und Moral von unten über die Vorstellungen der Glaubwürdigkeit, dann kann man vielleicht dann auch in seiner Umgebung, oder wenn man es methodisch und organisiert machen will, organisiert, versuchen, Leuten klarzumachen, hört mal auf damit. Dann, wenn ihr entlassen werdet, zu sagen, es ist ein Versager in Nadelstreifen. Zieht man den Schluss draus, es ist ein Betriebsunfall, der gehört zum Kapitalismus so dazu, wie das andere, nämlich Gewinn. Gewinn des einen geht nicht ohne Verlust des anderen. Da kommen wir jetzt. Bei der Konkurrenz kann nicht jeder gewinnen. Zwar denke ich jetzt nicht an 100 Meter Lauf. Die Ökonomie, denke ich, ist vorbei. Das ist nicht so schlimm, 100 Meter, wenn er dann 2., 3. oder 10. ist. Ist ja nichts Vergleich dafür. Es sei denn, man lebt davon. Man hat sich, weil man sonst nichts besser zu tun weiß, braucht er nicht, mit Sport Geld zu verdienen. Und dann haben wir leider die ganze Geldwirtschaft drin. Das ist aber wieder dasselbe. Und dieses Übersetzen von Interesse, Moral, von Übersetzen von Moral in berechtigte Interessen, ist gleich noch, was dazu sagen wollte. Denk mal, was ist denn, wenn die Leute sagen, Studenten sagen, sie möchten keine Studiengebühr bezahlen. Und sie möchten, dass die Unis besser ausgebaut werden. Was kommt da an Interesse? Was kommt da an Begründungen? Ich will das nicht bezahlen. Ja, da braucht man gar nicht was anzutreten. Man hat halt leicht den Vorwurf von der Öffentlichkeit, Zeitungen, Politikern, auch die künftigen Besserverdiener sind dickrig. Nein, man sagt das nicht. Alles, man sagt. Studiengebühren führen dazu, dass weniger Leute studieren können, als nötig ist, die nächste Generation zur Verfügung steht für den Fortschritt Deutschlands und weltweit. Wir brauchen gut ausgebildete Studenten, deswegen auch noch mehr Professoren, für mehr Erfolge auf dem Weltmarkt. Und schon versucht man sein kleines Interesse, diese 500 Euro pro Semester nicht zu bezahlen, sondern ja auch wirklich weh. Versucht man zu übersetzen in einen Standpunkt, der auch bei der Gegenseite ankommen könnte. Man merkt, die Moral hat jetzt nicht bloß was zu tun mit dem, wo wir bisher geredet haben. Die Leute haben Versagenserfahrungen und Armutserfahrungen, Schädigungen und so weiter und erklären sich das falsch durch, dadurch, dass andere Leute sich was rausnehmen. Auch da, wo sie sich mal trauen, Forderungen zu stellen, wo sie auf die Straße marschieren und sagen, ohne das geht's nicht, da sind sie moralisch. Und denken sich Gründe aus, warum der Staat, der sich gerade dazu entschlossen hat, ihnen das Geld abzuknöpfen, warum der Staat schlecht tut, nicht an ihnen, sondern vor allem an sich selbst. Und am Wohl und Wehe der künftigen Generationen. Übersetzung des eigenen Interesses in einen allgemeinen Standpunkt ist aber der Logik nach Heuchelei. Jetzt will ich nicht sagen, dass die Studenten, die so demonstrieren, eher als Heuchler sind. Ich sage, wie gesehen ist das Heuchelei. Sie haben sich nämlich überlegt, wie muss ich jetzt begründen, dass mein Interesse ankommt bei der Öffentlichkeit, bei der Mehrheit der Bevölkerung, damit vielleicht auch in der nächsten Wahl argumentiert wird, damit auch bei den Politikern. Ich muss mir also ein Interesse ausdenken, was den anderen, die Interessen der anderen, mit einbegreift. Aber man muss aufpassen, der Ausgangspunkt war nicht, dass man gesagt hat, ich bin ein Mensch, ich möchte immer daran nachdenken, wie kann ich denn anderen nützen? Habe ich noch irgendwas übersehen, wo ich anderen nützen kann? Das ist nicht der Standpunkt der Leute. Wenn sie aber Erfahrung haben, dann tun sie ein Stück weit so, als ob sie genau das seien. Nämlich Leute, die deswegen studieren, damit dem Volk es künftig besser geht. Die Wahl ist natürlich eine Mischung. Erstens darf man ja studieren, wenn man Abitur hinter sich hat. Und dann Numerus Clausus bewältigt hat, oder die Untersuchungsgespräche, oder die Einstellungsgespräche. Dann hat man ja Recht zu studieren. Braucht man sich gar nicht weiter zu begründen. Aber zweitens, der moralische Mensch macht sich auch noch gleich ganz unabhängig vom offiziellen Recht, was er hat, gut ist ein guten Rein drauf. Und sagt dann, naja, und wenn ich mir überlege, ich brauche doch gute Ingenieure für Deutschland, ich brauche doch gute Ärzte, ich brauche doch und so weiter. Und so ist er beim Dienst, der dann leisten kann, wenn er eines Tages sein Examen erfolgreich bestanden hat. Wenn man dann ihn fragt, den Arzt zum Beispiel oder den Ingenieur, und warum verdienst du doppelt so viel als der Arbeiter oder dreimal so viel, dann fängt er an zu erzählen, ja, ich habe 6 Jahre studiert und 2 Jahre Praktikum gemacht und was ich noch was alles und war länger auf der Schule als du. Man merkt mir, jetzt kommen wir in die Kategorie des Erfolgs, der ist ja dann erfolgreich, der nicht sagt, so ist halt die Welt. Jetzt halt gibt es in Reich und Arm und zwischen Reich und Arm alles noch dazwischen, sondern ich habe ein Recht auf diesen Erfolg. Ich habe nämlich angestrengt und bin nicht. Du bist halt auch in der Schule geblieben, damals mit 14 Jahren, wo es dich zum zweiten Mal geschmissen hat und weil es dann lieber auf den geguckt hast, als auf die mathematischen Zahlen rein. Ich hab's. Also man meint dann, sobald man in der Rechtfertigung ist, lässt man sich von der Moral getrieben, weil man ein moralischer Mensch halt ist, lauter Gründe einfallen, die Tatsache, dass man Erfolg hat, mit der zweiten Kategorie, der moralischen Kategorie, des Anstands persönlich. Ich habe Erfolg und zwar nicht deswegen, weil ich ein Schweiner war, weil ich andere ausgetrickst habe, sondern weil ich den Maßstäben gerecht geworden bin, weil ich ihnen gehorcht habe, weil ich sie perfekt besser als andere erfüllt habe. Die ganze Wahrheit ist es natürlich nicht. Ein bisschen denkt man beim Studieren schon auch dran, dass dabei ein Preis an Geld rauskommt. Oder zumindest an weniger Arbeitsmühe. Oder zumindest an sicheren Arbeitsplatz. Moralisten verstehen eben alles in einen Bereich zu rühren. Ihr Eigeninteresse einzurühren in lauter, anständige, anstandsmäßig gesprochen, gute Normen, die man erfüllt hat, die haben deswegen berechtigen zum Erfolg. Umgekehrt, wer den Erfolg hinter sich nicht hat, weil er Arbeiter geworden ist oder geblieben ist, wie der Vater auch schon. Der schaut sich dann um, angleich von der Bildzeitung, das sind auch die Bildzeitung, oder ähnliche Blätter, oder auch seine eigene Fantasie, kann man auch selber sich ausdenken. Er beäugt die Welt der Bessergestellten, und die gehen schon knapp überhaupt hat von ihm an. Also beim Ingenieur, nicht auch beim Politiker. Er beäugt die Welt, die über ihm ist, nach dem Kriterium, wo hat er jemanden Erfolg ohne Anstand? Wo hat jemand Erfolg, ohne sich angestrengt zu haben? Denken wir einfach an die Schlagzeile vorhin, lauter Millionäre, Fußballer, aber keine Mannschaft. Millionen haben sie schon quasi als Vorschuss, aber ist dann auch die Anstrengung, die Millionen rechtfertigen, wird die auch gebracht? Oder haben wir schon wieder lauter so Passer, die sich bloß rauben und nicht das bringen dafür, was es gebührt, wenn ich dann auch einen guten Zusammenhang und an Europa warte Till demnächst in der Euro 2008. Merkt man, wie das dann auch von unten her, die Erfolgreichen von ihrem Standpunkt, aber auch die Erfolglosen, denen kommt es vor allem darauf an, Recht zu kriegen darin, in ihrem Spruch, den sie bei sich dann wissen, arm, aber anständig. Was hat die Arbeit? Und der kommt, wie wenn es der Anstand gewesen war, die Bedingungen wieder für den Erfolg, für seine Armut. Da haben wir noch mehr. Ich muss auch in einem christlichen Haus mal kurz einen Ausdruck nehmen in der Religion. Der Weg zum Himmelreich ist er auch. Der zur Hölle ist gleich. Die Bilder haben auch in der Religion ihre Überhöhung gefunden. Nämlich, dass es leichter ist, als armer Mann im Himmelreich zu kommen, als reicher. Die Vergleichnisse, wo sowas erzählt wird, ich weiß nicht, ob das hier allgemein bekannt ist, nach meiner Erfahrung sind auch dort haben die Bilder, die Religion in der Bibel hat so nicht allgemein, im Westen kann man oft an den Gottesrechtserfahrungen anknüpfen. Da gibt es das Vergleichnis, wo eben ein reicher Jüngling sagt, Herr Jesus, was muss ich tun, damit ich ins Himmelreich komme? Und dann sagt der Jesus, naja, das ist sehr schwer für dich. Als Reicher kommt man ganz schwer hin. Als Armer, ganz einfach. Das ist die religiöse Entsprechung zu dieser Alltagsmoral, die man auch ganz ohne Religion zustande bringen kann. Arm, aber anständig. Anständig, also zwar arm, aber anständig immerhin. Immerhin anständig. Ich möchte an der Stelle mal was sagen, was mir vorhin auch bei dem Beispiel von der Gewinnerin der Millionärin aufgefallen ist, die den Panda gekauft hat. Das ist ja beschrieben worden als, die hat die Schere in mir steht nicht mehr zu. Es könnte ja auch sein, dass die ganz bewusst einfach leben will und eben anderes mit ihrem Geld vorhat. Und irgendwie hängt das auch mit einem anderen Punkt zusammen, der mir auch gegen den Strich ging, diese negative Darstellung von Gewissen. Das Gewissen als verinnerlichte moralische Haltung, die von dem Recht kommt, was ja dargestellt wurde als systemstabilisierendem Recht kommt. Aber das Gewissen kann ja auch daher kommen, dass ich meine eigenen Werte habe und unabhängig jetzt vom Staat. Das Gewissen könnte mir auch sagen, ehre auf gegen den Staat. Ich zeige zivile Courage. Ich verweigere, also ich jetzt nicht als Frau, aber ich verweigere den Militärdienst total. Das kann auch von meinem Gewissen kommen. Und für mich hat Gewissen nicht diesen unbedingt diesen negativen Touch. Also zur Jackpot-Gewinnerin im Panda würde ich mal Folgendes sagen. Mhm. Wenn jemand ausgehen kann, wenn es ein 42 Millionen hat, zu gewinnen tut, Lotto spielt, dann hat sie immerhin die 42 Millionen gereist. Jetzt sagt sie im Interview mit der Bildzeitung, sie kauft keinen Panda. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, alles kaufen will. Vielleicht kann sie mit den 42 auch, will sie ja gar nicht anfangen und sagt, lieber war das wie bisher. Sie ist ja auch nicht, will ja gar keinen Vorwurf machen. Und das war bloß ein Beispiel dafür. Es gibt, vielleicht bei der Frau, mein, gibt es Indizien dafür im Interview, die hat es verlernt, durch die lange Übung oder die lange Notwendigkeit, den Groschen umzudrehen. Verlernt, sich auszudenken, was will sie eigentlich. Da ist der Panda jetzt bloß ein Beispiel dafür. Ja. Denn, wenn man schon mal beim Autofahren ist, also wenn es denn sein muss, dass man Auto fährt, dass man ausgerechnet eines der unbequemsten Autos kauft, das ist merkwürdig. Wenn Sie sagen würde, ich das kaufe, es gibt ja auch andere, die dann sagen, jetzt kaufe ich nochmal ein Auto, muss ja nicht gleich der Porsche sein, der rumrast. Aber warum man mit bequem drin fährt, wo es nicht Kraft, wo die nicht gleich mal die Sessel durchsessen sind und so weiter. Sowas können wir ja auch sich auch noch durch den Kopf gehen lassen. Das war jetzt ein Beispiel von einer Frau, wo das Interview verrät, die Frau hat einerseits sich reizen lassen von den Millionen und andererseits, ganz komischerweise pervers dazu, weiß ich mit den Millionen eigentlich gar nicht das anzufangen, was man hier anfangen könnte. Das gibt's als Konsequenz dessen, dass Leute sich ihr Leben lang so versagt haben, was besser sich auszudenken, wenn sie zum Schluss scheinbar, also fast nicht mehr in der Lage dazu sind, das zu machen. Jetzt will ich alle ganz, die sollen mit 75 dann plötzlich so tun, wie wenn sie ein Geld um sich schmeißen sollte. Das war kein mal Vorwurf, sondern das ist auch dafür, wie weit das restriktive, der restriktive Umgang, der aufgezwungen ist, den man sich damals mit 18 Jahren nicht gewünscht hat, aber mit 78, nach 70 Jahren nicht mehr anders kann. Das sind dann so die Narben, die dauernd in der Werbung unter diese Verhältnisse an manchen Leuten schlagen. Das war mein Beispiel da. Das ist zum Gewissen. Ja, es gibt Leute, die Gewissen aus Gewissensgründen verweigern. Die Gewissens verweigern. Gehört auch dazu. Ich wollte damals als 18-Jähriger keinen Krieg führen, weil ich den Krieg verderben kann. Hab aber, damals ging es in Westdeutschland so los mit der Politik, in 68 und so weiter, hab mir dann im damaligen nach Broschüren und Büchern habe ich am Arzt gelesen, feststellt, aha, die Klassengesellschaft, die sind imperialistisch und so weiter, so wenn systematische Argumente. Und dann habe ich gesagt, da kann ich vielleicht auch keinen Krieg führen, den Krieg bloß deswegen führen wollen, weil ich keinen mehr Deutsch schlachten wollte, aber das auch noch für imperialistische Interessen. Und zur Verwertung des Reichtums der Reichen kommt ja gleich gar nicht in die Tüte. Gehe also zum Kriegsdienstverweigerverband und sage, was will ich denn machen, damit ich da gut durchkomme. Und sagen die, es gibt bloß eine Möglichkeit, die steht im Grundgesetz drin, der Kriegsdienst ist nur aus Gewissensgründen zu verweigern. Wenn man dann geschult kann den Verband, seine politischen Interessen bei sich zu behalten, nicht zu sagen, ich mache das nicht mit Imperialisten und Terroristen und sonst was, sondern das mache ich, weil ich und so weiter gewissen religiös, vielleicht am besten noch religiös. Dann sagt man, das ist das, was der Staat einem vorgeschrieben hat. Das ist der einzig zugelassene Grund zu verweigern. Warum? Einerseits was speziell Deutsches, mit allen Ländern auf der Welt, wo sowas erlaubt ist, aber auch in anderen Ländern gibt es, weil der Staat eins nicht will in seiner Armee. Leute, die so moralisch sind, so übertrieben moralisch, dass sie die Truppe, die kriegerische Moral der Truppe, zerstören. Da haben manche Staaten, die meisten Staaten, haben dann den Schluss rausgezogen, die waren so lange getrillt, bis ihnen das vergeht. Die waren gezwungen dazu. Der deutsche, westdeutsche Staat hat den Trick, vielleicht auch von der Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs, eingeführt. Na, wenn jemand so gewisses, man sagt, gewissen Gefallen ist, dass er kein Mensch etwas zu Leide tun kann, dann gibt die Gelegenheit, solange die anderen Kriegsdienste üben und noch ein bisschen mehr dazu zur Abschreckung, damit es ja wirklich gut genug ausdenkt, nachdenkt, mit der Gelegenheit selber nichts zu tun, nämlich Ersatzdienst. Zivildienst hat man fertig. Zu meiner Zeit hat man Ersatzdienst gehalten, jetzt heißt es Zivildienst. Ersatzdienst für. Also gutes Tun als Verpflichtung. So, jetzt noch das Gewissen gibt es jetzt auch noch tatsächlich als Aufstandsgewissen, zum Beispiel die Leute von 1944. Oder auch von der linken Seite haben auch was Gewissensgründe gegen Hitler und den Nazi-Reich rebelliert. Hat aber auch an. Das merkt man bei den 44ern, also den preußischen Offizieren, deutlich. Die haben bis 44 gebraucht, bis sie in der Leitschaft sie gewissen haben, was mit dem Hitler sagen, wie die Kinder anstellen. Die waren Offiziere. Von allem Anfang an. Sie meistens als Offiziers haben die entstammt. Haben sich also fürs Kriegshandwerk durchaus gute Gründe ausgedacht. Aber eines wollen sie nicht mehr in den Wesen vereinbaren. Nämlich, dass ab dem Moment, wo ersichtlich ist, dass der Krieg mit militärischen Mitteln nicht mehr zu gewinnen ist, Hitler ihn weiterführen wollte und dadurch die Substanz des Volkes zerstört. Merkbar, das Gewissen hat auch schon wieder so einen Inhalt. Da möchte ich mich gar nicht positiv mehr dazu äußern. Wenn er einen Krieg so lange führen kann, bis die Substanz des Volkes auf dem Spiel steht, aber bis dahin die vielen Tausend und Hunderttausend von Toten, sehr nicht so schlimm, weil das Volk als Substanz daran überleben kann, bin ich ein sehr grausamer Standpunkt. Geschwister Scholl zum Beispiel. Geschwister Scholl haben auch aus Gewissensgründen gemacht. Wissen Sie, was die Gründe die gehabt haben? Auch die haben mit Deutschland argumentiert. Deutschland wird. Es ist halt so, Gewissen hat den Nachteil, oder hat die Besonderheit, wie die Frage von vor Nachteilen, hat die Besonderheit, Gewissen ist nun halt mal an den Kategorien von Gut und Böse orientiert. Also an Maßstäben nicht des Interesses von Leuten, nicht des Überlebens oder Besserlebens, sondern an Maßstäben der Moral, das heißt an Maßstäben, die für jeden Menschen können gelten sollen. Sowohl für den Mächtigen wie den Ohnmächtigen, für den Reichen wie den Armen, für den Herrscher wie den Beherrschten, für Herrn und Mächte. Wie soll das gehen? Es müssen ja zwangsläufig Prinzipien sein, unter denen sowohl das Bereichern an der Arbeit fremder geht, als auch sich damit bescheiden, dass man das der andere reicher wird und man selber bleibt halt durchschnittlich arm. Das müssen also Prinzipien sein, die mit der Verbesserung meiner persönlichen Verhältnisse nichts zu tun haben. Also Prinzipien, die angesiedelt sind auf den Zusammenhalt der Gegensätze. Reich und arm, mächtig und ohnmächtig. Groß und klein, also ich meine im Sinne von angesehen und weniger angesehen und so. Also Gegensätze, die eine Nation ausmachen, oder Volk, Staat und Volk ausmachen, in den Gegensätze passieren, aber wo dann darüber, über den Gegensätzen, gewisse Grundprinzipien herrschen, in denen Werte, war auch, glaube ich, mal auch der Ausdruck, in den Werten, in denen dann alle sagen, ich habe zwar nicht dafür übrig, dass der Grundherbe das Geld in mich von hinten ausgibt, aber eins habe ich übrig, dass es dafür verwendet, Arbeitsplätze zu schaffen. Arbeitsplätze, sehr wohlgemerkt, der moralische Ausdruck für Leute einstellen, deren Preis geringer ist, als was sie arbeiten. Keine Moral fordert von Unternehmen, dass sie Leute einstellen und ihnen Lohn bezahlen, ohne dass Profit rauskommt, geschweige denn Lohn bezahlen und sie noch was dazu schießen. Also die moralischen Prinzipien sind die in einer Konkurrenzgesellschaft. Deswegen haben sie nachher die schönste Ausbildung immer dann in der Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit, an Weihnachten auch in der entchristlichen, freudigen, kapitalistischen Gesellschaft, das Fest, als das Fest gilt, wo die Konkurrenten, die Konkurrenzgesellschaft, neben ihrer Konkurrenz auch die Gemeinschaft feiert. Aber wie? Indem diejenigen, denen etwas besser geht, die noch Arbeitsplatz, Lohn mit kleinen Wohlstand und so weiter haben, dass die aufgerufen werden oder sich aufrufen lassen oder mit aufrufen dazu, denen, die gestrandet sind, unter die Arme zu greifen. Dieses hatte Gemeinschaftlichkeit, Solidarität unterstellt das Unglück, was der Kapitalismus erzeugt. Ja, mehr noch. Es weiß, dass jede Vorweihnachtsaktion im nächsten Jahr genau die gleiche Aktion nach sich ziehen wird. Und übernächstes Jahr wieder und übernächstes Jahr wieder. Weil die Gesellschaft jedes Jahr die gleichen Armen wieder oder andere wieder oder weltweit in der dritten Welt, dann geht es halt international das Gleiche. Tod für die Welt oder Miseria oder ähnliche Projekte. Es ist die Gewissheit der Not, die in diesen Solidaritätsaktionen der Klassengesellschaft stattfindet, wenn sie in der Weihnachtszeit mal gut ist. Und was ist, wenn man dann als kommunistischer oder marxistischer oder sonst wie sozialistischer Agitator, Anführungszeichen, mal einwendet, ihr lindert doch die Not nicht. Geschweige denn, dass er sie bekämpft oder gar aufhebt. Dann kriegt er den Vorwurf und du drückst dich um die Hilfe, die geht. Du redest von einer Revolution oder von einer künftigen guten Gesellschaft und drückst die Augen zu bei den Lazarussen, die hier im Staub verkommen. Dann wird der mildtätig gestimmte Sammler auch noch gleich moralisch gastlich, moralisch unangenehm. Nehmen wir nämlich den, der wagt es zu kritisieren, dieses Jahr aufs Neue. Armut lindern und dann wird sie gar nicht gelindert, sondern nächstes Jahr gibt es wieder. Der ist mal in Frage gestellt, mit einem Vorwurf, welcher Art? Einen moralischen. Und was können wir machen? So etwas Ähnliches wie er vorschlagen in Roten Hemd, bloß dazu wäre noch ein paar Wissenspartikel nötig, nämlich einzudrücken auf die Mehrheit, die hier heute zum Beispiel nicht kommt, sondern die sich halt in der Moral eingehaust hat, moralisch denkt, moralisch gefangen lässt, sich im Wettbewerb der Obermoralisten in den Parteiführungen als Wahlkampf bieten lässt und so weiter und dann entsprechend Stimmen gibt, die müsste man davon abbringen, das zu tun. Das wäre mal der Schritt, der von heute aus kommt, das ist noch nicht der ganze Schritt, aber jedenfalls wäre mal der notwendige Schritt, dass die Leute daran denken, was sie für Interessen haben, was für Gegensätze herrschen, die ihre Interessen kaputt machen, die los schaffen. Und dann können wir noch einen Schritt weiter. Den ganz großen Schritt und dann schaffen wir es ab, haben wir damit noch nicht erledigt. Auch mal den, dass die Leute mehr dazu bringt, daran zu denken, was ist der Grund des Übels, um nicht mehr zu denken, der Grund des Übels liegt darin, dass viel zu wenig Leute gut, ernst, gewissenhaft arbeiten, gewissenhaft investieren, gewissenhaft verwalten. Ich kann die Konsequenz zum Beispiel auch nochmal am Beispiel der Wahl sich nochmal aufzeigen. Wenn man sich vor Augen führt, den Gedanken, da gibt es einen Staat, der macht Gesetze, die sind vor allem verbindlich, ob die wollen wir nicht vorstellen als ja, und die Gesetze, die jetzt gegen den Willen derjenigen, also gegen den Willen derjenigen, die sie eigentlich erfunden haben sollen, durchgesetzt werden sollen, da stimmt irgendwas nicht. Ich denke mir aus, dass jemand anders kommt und mir was auch, was ich will. Ist ja komisch. Also, wenn ich es will, braucht es mir keiner aufherrschen. Wenn es mir jemand aufherrschen muss, will ich es offensichtlich nicht. Da ist ein Widerspruch unterwegs. Wenn ich mir das mal klar mache, dann ist zum Beispiel die Frage wieder offen, ja, warum gibt es denn jetzt eigentlich diese Herrschaft? Was macht die denn? Was ist denn der Gegensatz zwischen denjenigen, die ein Gesetz befolgen müssen, und denjenigen, die in einem Gesetz verpassen, sozusagen? Das ist eine ganz spannende Frage. Dann komme ich, wenn ich mit der bitte, dann bin ich erstmal nicht mehr dabei, irgendwie von Korruption zu reden oder rumzumoralisieren wegen Politiker, die ihren Job eigentlich nicht wirklich gut machen oder Wahlen, die nicht wirklich so perfekt sind und so weiter und so fort. Da habe ich immerhin dann mal die Chance herauszufinden, dass diese, naja, zum Beispiel die Herrschaft und ihr Inhalt dann nicht einfach sowas ist wie, naja, da denken sich Menschen aus, wie kann man am nettesten zusammenleben, das ist das Ergebnis, sondern, naja, da kann man unter anderem darauf stoßen, dass der Herrschaft da ist, die Leute dazu zu bringen, sich nützlich für die Vermehrung von Reichtum und Geld vor. Und dass ihre Rolle dabei gar keine positive ist für sie, sondern dass sie da ganz schön dran zu knapsen haben. Ja. Und wenn man dann mal so weit ist, kommt man dann schon längst nicht mehr auf die Idee, irgendwie moralisch zu werden, sagen, dass so, hier gibt es aber böse Abweichungen von, ja, tollen Wirtschaften oder einer schönen Form von Zusammenleben. Dann weiß man nämlich den Grund dafür, warum die ganzen Schäden entstehen, und hält das gar nicht mehr für toll, sondern ist ein Gegner dafür. So, also an einem Beispiel. Und davon, durch das ganze moralische Denken zieht es halt durch. Da sind immer lauter Widersprüche drin, und denen kann man sich, also die sind immer eine Gelegenheit, sich mal Gedanken zu machen, darüber, ob man nicht vielleicht den Idealismus aufgesessen hat, bis jetzt. Und die Sache mit der Moral, da häufig noch von anderen Dingen flankiert, die einem dann erst bewusst werden, wenn man vielleicht nicht mal traut, über sowas nachzudenken. Also ich weiß nicht, früher mich dann Argumente beeindruckt haben, wie ja, das hast du glaube ich noch aufgebracht, ja, die Menschennatur ist ja so, wenn es einem Staat und eine Gesellschaft mit ihrer Moral nicht geht, können sich ja alle gegenseitig umbringen. Das hat mir früher immer eingeleuchtet als Jugendliche. Bis ich mir dann mal vorgestellt habe, ja, willst du denn jemanden einfach so umbringen, das kann ich dir nicht zeigen. Aber es sitzt dann nur einfach so erstmal fest, diesen Schritt mal zu wagen, sich das klar zu machen, was mit welchen Argumenten man da aufsieht. Ja. In jeder Form der moralischen Äußerung, sei es Neid, sei es ein Gewissen, sei es sonst was, irgendwelche Vorwürfe, die man gegenüber anderen hat, kann man sich das klar machen. Und wer darauf Lust hat, sich damit weiter zu beschäftigen, kann sich dann zum Beispiel kommende Woche oder diese Woche Donnerstag im Beziehungstreffen zu dazu. Da haben wir zum Beispiel eine Abteilung, das uns mal vorgelegt, nämlich das Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl. Dabei muss es nicht bleiben, da kann man auch über was anderes reden, aber dazu sind wir dann eh schon im Gespräch. Nach dem Satz, ohne die Staatsgewalt und so weiter gäbe es selbst Mord und Totschlag. Da hat man eine Ironie. Es gibt doch mit der Staatsgewalt nur einen Totschlag. Und das, wenn das Mord verboten wird, verbietet, schafft man nicht aus der Welt. Und dass das Diebstahl verboten ist, heißt nicht, dass es keine Diebstähle mehr gibt. Der Vergleich geht eigentlich folgendermaßen, der falsche Vergleich geht folgendermaßen. Die Behauptung ist, wenn der Staat weg wäre, die Staatsgewalt weg wäre, und die Gegensätze, die es gibt, ungebremst aufeinanderlaufen, dann werden sie vermutlich sogar mehr als mit Staat. Der Vergleich ist aber rein fiktiv. Man weiß eben nicht, was passieren würde, wenn der Staat abtreten würde, ob dann wirklich Leute miteinander herfahren würden und sie wechselseitig noch das letzte Hemd von Leib reisen würden. Oder ob sie da vielleicht sogar zumindest zum Teil auf die Idee kommen, wir organisieren es mal ganz anders. Das weiß man doch gar nicht. Der Vergleich ist verkehrt. Erstmal muss man sagen, ja, wenn die Behauptung ist, der Staat verhindert Mord und Totschlag, dann muss ich sagen, dann hat der Staat offensichtlich versagt. Es gibt leider Mord und Totschlag. Und so weiter und so fort. Da kann man weiterschließen. Und da kann man überlegen, und die Logik des Satzes ist deswegen verkehrt, weil es ist was Existierendes, nämlich die Morde, die es gibt, vergleicht mit einer fiktiven, aufgeblähten Zahl von Morden, die es angeblich nicht gäbe, wenn der Staat existieren würde. Aber der Gedanke, woher es kommt, dass Leute sich umbringen, weil sie zum Beispiel über was verfügen, was sie haben, nämlich Geld und so weiter, der Gedanke kommt dabei, ist dabei fast vorbei. Der ist perfekt, der kommt nur auf. Gut, ansonsten würde ich sagen, hören wir jetzt dann auf, bevor man ganz allein da sitzen. Wie gesagt, am Donnerstag der Termin von der politischen Gruppe. Und außerdem, wir schauen nachschauen, was er gemacht wird, kann in www.pg.com.de nachgucken. Und vielleicht kann ich so auch Meinungen reinschreiben. Die Adresse von Ihnen steht jetzt halt immer. Genau, das findet man alles. Ich fand also interessant und ich denke, es regt mich auch an, so moralische Aussagen mal ein bisschen mehr zu hinterfragen. Also, ja, danke für den Vortrag. Können Sie gerne sich mal bedanken. Aber nicht aus moralischen Gründen. Gut, dann. Wer noch weitere Fragen oder Diskussionen?